Jetzt will sie sich bei Puna noch Geld anlegen, Grundstück kaufen, Haus bauen, zur Anlage. Nein, für mich doch nicht. Sie doch nicht, der Doktor. Du vermischst wieder den ganzen Scheiß. Für mich, stell dir das vor. Stell dich mir mal nach. Was hat Prakash jetzt schon? Sekt da? Das gibt's nicht. Nee, das ist ein Mittelstrahler. So sieht Prakash Mittelstrahler aus. Da sind sogar noch Nierensteine mit drin. Was mit der Niere nicht in Ordnung ist. Irgendwas ist da. Das war mal. Heute die geilen Steine mit bei, ja? Nee, ja, hat ja nur 3 mitgebracht oder so. Muss das bestellen in Indien. Ja, was? Schicken wir sofort. Muss auch nicht mehr. Brot, Senf. Es steht alles im Internet. Klickst du bei mir im Internet auf das Buch und dann kommt Senf Application. Schon verstanden. Kann man auch bei Amazon als E-Book runterladen. Was kann man? Als E-Book runterladen. Auf dein neuen Föhnchen da. Auf mein iPhone. Wenn dein neues Föhnchen drauf ist. Mein Föhnchen. Ich brauche keinen Föhn mehr, weil die haben auch einen Föhn drin. Alles. Schicke ich dir mal einen Link von dem neuesten. Was? Das neueste. Ach, Zoom welches? Zoom Sing 3000. Zoom Sing? Mhm. Guck mal bei. Ich schicke dir den Link. Nein, Zoom Sing 3000. Was machst du das auch? Der Vibrator ist nichts Neues. Ich sag jetzt nichts. Zoom Sing heißt das. Ist ein das chinesisches. Bei YouTube Zoom Sing 3000. Gib mal bei ihr. Jetzt macht er wieder einen Hermann draus hier und möchte uns alle. Na, glaubst du, hast du eine Achse bei Google oder was? Bei YouTube. Na klar. So, was macht das Ding? Jetzt sag es endlich. Nein, sag ich nicht. Das ist von so viel Wenn das morgen auf dem Markt kommt, das kommt sofort. Das ist ein Unterwassertelefon. Das ist für Jello Submarine. So sind die Frauen. Die Männer. Halten alles für sich. Musst du erstmal googeln. So. Noch einer, was man googeln sollte? Nee, nicht was man googeln sollte. Ich wollte mal fragen, ob jemand zufällig ein kleines DIN A5 Heftchen irgendwo im Haus. Das kann man aber vor dem Talk machen, der Charles. Also, Prakash, jetzt hört es aber auf hier. Ich habe ja schon aufgehört. Ja. Der merkt es immer beim Ding, dann merkt das gerade noch kurz vorm Ende. Du brennst. Hinter dir dampft. Es dampft hinter dir. Das passt gerade. Der dampft so von hinten. Ich möchte mal fragen, hat einer meine Unterwäsche gesehen? Ausmachen. Ja, anlassen. Ausmachen. Dann nimmst du mit raus. Stinkt doch das Zeug. Nee. Boah. Ich hasse diese Aschrammgefühle. Das soll nur die Schweißfüße übertünchen. Die Mischung ist dann so gut. Mehr waschen, ne? Die Mischung ist dann besonders gut. Kissen, Pupse und Inschens. Na gut, ist alles jetzt auf dem Band drauf. Das müsste nochmal. Ich habe gar keinen. Das ist das, ich habe gar keinen. Das ist das Schöne. Ja, weißt du, aus deinem früheren Leben, wo du da warst? Ja, wahrscheinlich habe ich dich da auch schon getroffen. Das war damals schon die Hölle. Jetzt komme ich nicht, jetzt habe ich die Ashrams nicht mehr, aber jetzt kommt er auch außerhalb des Ashrams. Ja, wer weiß, was du jetzt schon lange verbrochen hast, das ist jetzt erfragen. Ja. Aber was könnte das gewesen sein? Dass ich dich jetzt sehen muss. Warum heiraten zwei? Was haben die gegenseitig im letzten Leben sich angetan? Dass sie den Krieg weiterführen müssen. Da kann man ja alles so mal esoterisch sehen. Davor war einer Mutter, einer Sohn oder umgekehrt und jetzt wollen sie es nochmal in der Position probieren. Damals hat es schon nicht geklappt. Dabei wollten sie immer, durften sie nicht, aber jetzt wollen sie es richtig. Jetzt holen wir nach. Jetzt holen wir es nach. Was wart ihr denn vorher? Du hast doch die Rückführung gemacht. Nonnen, da sind wir nicht zusammen. Ja, mit Nonnen kam sie nicht. Oh, da. Wir haben sich als Nonne schon versprochen. Demnächst, da treffen wir uns wieder. Und dann geht's aber los. Wonne, keine Nonne. Nur Witz hin, das war das Erste. Dein erster Witz. Nur Witz in, ja, nur Witz in. Bevor du Nonne bist, bist du eine nur Witz in. Das ist nicht witzig. Ja gut. Ganz schwitzig. Damit schwitzt man, aber es kommt nichts bei raus, meinst du? Ausgeschwitzt. Ausgenutzt, ausgewitzt. Auschwitz. Alles. Boah, jetzt kommt Christian. Ich glaube, er hat immer auf dem Anstand gesessen und hat geguckt, dass keiner rausgeht. Er war in seinem früheren Leben anständig. Muss er jetzt nicht mehr drum kümmern. So, Fragen. Jetzt geht's aber in die andere Richtung. Wird's ernst. Bevor Chris da ganz wegfliegt hier. Die ist schon passiert. Voll weg hier. Ist schon passiert. Das haben wir noch gar nicht angefangen. Schon weg. Christian, was machst du mit der Nachts? Ja, wird so wach. Kaum redet man von ihrem Verlobten, schlägt sie die Augen auf. Was machst du nachts immer, wenn hier sofort, nach einer Minute schläfst du hier ein? Schlafend. Was? Schlafen. Du schläfst? Nachts. Schlafen. Schlafend. Was auch nicht, ich kann so viel schlafen jetzt. So schön ruhig hier. Bist du endlich mal allein. So, vorher musste immer noch das Kloster von den zwei Nonnen da in Berlin. Die Energie da. Kommst du gar nicht zum Schlafen, wa? So. Ja. Wer fängt an? Eva. Ja, fang nicht an. Du fängst nicht an? No. Oh. Keine Fragen mehr. Oh. Auch nicht aus dem Allgäu. Nee, weder aus dem Allgäu noch sonst woher. Noch sonst woher. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Für den Moment. For the moment. Ja gut, gehen wir weiter. Du hast gestern, glaube ich, gesagt, dass früher oder später. Früher oder später? Früher oder später alle da landen werden. Wo sie nicht hergekommen sind. Das impliziert für mich sowas wie eine Entwicklung. Nö, ist einfach nur dein Schicksal. Also die Figur ist gekommen, aus der Seinslosigkeit hat sich ein relatives Sein erhoben und wird in die Seinslosigkeit verschwinden. Ganz natürlich. Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Ich habe so verstanden, dass später alle so quasi bei dir. Bei mir landen? Gott, Gott bewahre! Ich will einfach das Thema nicht schon. Ich glaube, da bleib ich doch lieber beim Nudelauflauf. Anstatt bei dem Auflauf. Dann doch lieber Nudel. Nein, das war bestimmt nicht so gemeint. Das wäre ja echt, dann hätte ich ja echt stadienmäßig, müsste ich ja Papst werden oder so. Ich glaube nicht, der schafft es. Nein, es ist wirklich aus der Wunschlosigkeit erhebt sich ein Wunsch, also ein Ich. Und dann, der Wunsch soll schon wieder zur Wunschlosigkeit führen, weil, und dann ist er so lange da, wie er da ist, solange eben die, und dann ist er wieder verschwunden, aus dem, wo er gekommen ist. Es gibt viele Beispiele, das Urfeuer, da hebt sich ein Funke und der Funke verschwindet wieder im Feuer, ganz von allein. Auch während der Funke ist, ist er immer noch in seiner Natur Feuer. Alle diese schönen Bilder. Also ist nie was passiert. Das Urfeuer brennt jetzt und immer. Also das ewige Feuer des Herzens, wo kleine Herzchen sich erheben und zurück zum Herzen automatisch finden. Oh. Habe ich jetzt nicht gesagt. Nehmen wir alles wieder zurück. Viele Ohren haben es gehört. So ungefähr. Also der Körper ist gekommen, diese Krankheit ist gekommen und irgendwann ist die Krankheit wieder weg. Und du bist immer noch, was du bist. Das hat so ein alter Spruch von Ramana. Also, Krankheit kommt, die Krankheit geht. Was soll man machen? Ob die jetzt früher geht oder später geht, wen kümmern es? Um wann die geht, um wie die Krankheit ist und wie die Krankheit sich zeigt, ist alles Krankheit. Und was denn relativ in der Zwischenzeit? Vollkommen irrelevant. Das ist Teil der Krankheit. Also, das ist die einzige Krankheit, die ist da, nämlich, dass du dich relativ erfährst. Und die kommt immer in verschiedenen Variationen, aber die Krankheit, die Natur der Krankheit ist immer, dass du dich relativ erfahren musst und du wirst die Krankheit nicht los. Also sei lieber das, was du bist, mit und ohne Krankheit, weil du bist es. Die Krankheit wird immer da sein. Der Körper jetzt ist eine der schwersten Krankheiten. Aber auch schon Gewahrsein ist eine Krankheit. Du weißt gar nicht, wo die Krankheit anfängt, wo die Krankheit aufhört. Jetzt einen Körper zu haben, ist natürlich die schlimmste Krankheit, sollte man sagen. Der größte Nebeneffekt. Also, aber was soll man tun? Und wenn der Körper weg ist, dann was? Wenn bei einem dieser Körper weg ist, bei einem Geist, was ist mit den ganzen anderen? Was auch immer, wo der Geist sich als Körper erfährt oder das, was du bist. Man sollte es wirklich nicht so persönlich nehmen. Also das Sein wird sich immer in dieser Variation unendlich auf. Und was, wenn das ein Alien auch auf dem Mars ist, das ist auch alles das Gleiche, wo das Sein sich halt als Alien, jetzt ist auch jetzt Alien hier, er fährt sich auch als Alien etwas Fremdes. Für das, was du bist, ist alles Alien, also alles fremd. Von daher, also die Fremde der relativen Erfahrung. In einem unmächtigen fremden Land, ein fremder Junär, der ständig um das kämpft, was er ist und es nie schafft, den Krieg zu gewinnen. Krieg für jetzt und immer da. Mit verschiedenen Soldaten. Und keiner hat es bisher geschafft, den Krieg zu beenden. Noch niemals für sich. Auch kein Jesus. Wenn es Jesus geschafft hätte, dann warum gibt es diesen Scheiß noch? Wenn Ramana oder irgendein Heiliger jetzt geschafft hätte, Buddha, wenn er selbst einmal realisiert hätte, sich realisiert hätte, warum geht der Scheiß weiter mit dem ganzen Selbst hier? Frage. Haben sie irgendeine Bedeutung gehabt? Irgendeine Relevanz, diese ganzen Heiligen und Messiases? Und die haben diese Mess noch vergrößert oder was? Bestimmt nicht verkleinert. Darum heißen sie Messias. Und dann kommen noch Messdiener, damit die Mess immer größer wird. Jeder dient der dieser sogenannten Hölle. Diener der Hölle. Auch die meisten, die sich abschaffen wollen, dienen der Hölle am meisten. Messdiener. Cool. Mess. Alles Vermessenheit. Das, wo man denkt, man ist so vermessen, dass man das in der Hand hätte, das Leid zu beenden. Diese Selbstvergötterung, wo man denkt, man ist die Allmacht und könnte jetzt das. Und man wüsste auch genau, was da zu tun ist und wie es zu sein hat. Dieses kleine Bigott und arrogante Göttlein, das man dann, wenn man sich kennt, ist. Das ist die Essenz von Leid. Dieser kleine Faschist. Dieser faschistische Gott, der an sich selbst ständig was verbessern möchte. Boah. Und es hört nicht auf. Darum nennt man das Yoga Faschista. Gott in seiner Übung des Faschismus. Der Versuch, sich selbst zu verbessern. Herrlich. Och, der arme Gott. Und das ist man. Der Idiot ist man. Man kann doch nicht mehr sagen, irgendein anderer ist das. Ja. I am that, also ich bin das, ich bin der Idiot. Sobald ich mich kenne, bin ich der Idiot. Darf ich mich vorstellen? Gott, der Idiot. Der göttliche Idiot. Jetzt aber auflassen, ne? Nicht immer wieder halb und Ding und so. Weil das ist die Übung, die ein sogenannter Sucher macht. Nicht ganz auf, aber auch nicht ganz zu. Immer noch einen Spalt übrig lassen. Die Sucherposition. Nicht ganz. Er will immer nur Glimpse haben. Bloß nicht mehr. Ein bisschen glimpsen. Bloß nicht ganz erkälten. Nein, halb erkältung. Ein bisschen genießen Knöpfen geht ja, aber ganz. Man muss es sich bloß bequem halten, damit es anstrengend wird. Ne? Das ist doch ein schönes Beispiel. Man möchte immer bequem haben, damit macht es sich umständlicher, als es eigentlich sein könnte. Hauptsache, na gut, hast du noch irgendwas dazu zu fragen? Oder wird der schon wieder heiß? Ja, mir ist schon heiß. Heißer Safari. Ja, noch eine idiotische Frage an einen idiotischen Gott. Ein Gott, Gottes idiotische Fragen mit idiotischen Antworten. Ne? Der absolute Idiot in seiner absoluten Ignoranz. Aber macht's was, der absolute Idiot zu sein? Ist doch Spaß. Es gab immer diese tolle Idee von der Evolution und so. Ist irgendwie interessant, dass die Sprache kein Gegenteil kennt. Ich weiß nicht. Was? Revolution? Revolution? Revolution ist das Gegenteil. Ja, Revolution. Na, ist ja auch eine andere Art von. Nein, das ist das Zurück, zurück. Kopf ab. Ach so, Revolution, nicht Evolution. Sag ich in Frankreich, in Paris, sagen wir Evolution. Evolution, ich sage Revolution. Wir sind hier in Paris, Kopf ab. Nicht Kopf größer, Kopf ab. Ja, das ist die Franzosen. Jetzt kommt wieder die Tochter. So spät kamen sie noch nie. Evolution. Das ist Evolution. So spät kamen sie noch nie. Aber hat vorher noch geduscht. Sie wollte sich uns nicht antun. Genau. Das nennt man Mitgefühl. So eine Frau, die zu spät kommt, sage ich, will die einfach den Vortritt lassen. Ist das Fortschritt? Oder Evolution? Da ist die Evolution drin, weil Männer, die zu spät kommen, die kriegen keine Kinder. Da sind die Frauen schon weg. Das ist Evolution. Also jetzt als Mann hat man, der Evolution hat es gemacht, dass man halt einer von den übrig geblieben ist, die immer zu früh gekommen sind, weil nur die haben sich fortgepflanzt. Bescheuert, ne? Sollte man nicht so persönlich nehmen. Ich meine ein bisschen Seelentröster für Männer hier. Das ist besser als alle Familienaufstellungen. Und dass es später nicht mehr kommt, ist einfach, dass ältere Männer am besten lieber keine Kinder haben, weil ist der Sperma schon zu müde. Dann geht es auch nicht mehr. Also, ist ganz natürlich, sollte man sich nicht so viel bei denken. Ja, Prakash? Gar nichts am besten. Es ist doch ein Witz, oder? Ist das nicht ein Witz? Ja, Evolution. Hast du noch irgendwas jetzt gerade bei gedacht? Warum? Wieso? Keine Ahnung. Ja, war doch spaßig. Der Hahn hat auch gerade eine Evolution. Wo seid ihr, Hühner? Du musst es einfach mal immer, wenn sie schreien, übersetzen, was sie. Wo seid ihr, Hühner? Ich bin trittbereit. Irgendeiner bereit zum Treten? Oder seid ihr gerade im Rücktritt? Legt schneller, ihr Ärsche. Ist auch schön. Aufruhr im Hühnerstall. Legt schneller, ihr Ärsche. So. Das ganze Leben ist eine Hühnerleiter, haben sie bei uns immer gesagt. Von oben bis unten. So, das sind die Sprüche, mit denen man groß wird und dann soll man nicht drüber reden. Und dann will man natürlich immer oben sein, weil oben scheißt man von oben nach unten. Das ist der Grund, warum man oben sein möchte. Der König, weil der scheißt nur, aber wird nie beschissen, aber denkt ja nur. Auch Arthurs Frau wurde von Lancelot. Dann kommt das Huhn, das ist, lass mich in Ruhe. Tritt dich allein. Lanzer? Lanzalot. Ja, was heißt das jetzt? Na, viel rumlanzen. Was ist ein Lanzen? Ja, Geher. Was? Ein Geher. Ein Geher? Ein Speer. Ein Lanzer? Lanzer? Mhm. Das ist ein Soldat. Ja, was machen wir? Mit der Lanze. Das ist ein Germane. Piker. Der Mann mit dem Speer. Alle Deutschen sind Lanzen. Lanzelotte. Ja, Hamburg. Du bist was? Wütend. Du reibst dir gerade deinen Solarplexus, da wird man wütend. Ich wollte ihn beruhigen müssen. Desto mehr man ihn beruhigen will, desto mehr geht er in Gang, ja. Das weißt du. Ich reib gerade meinen Solarplexus. Ich möchte ihn beruhigen. Ist so, als ich möchte das Feuer ausmachen, ich puste gerade rein. Ich möchte das Feuer auspusten. Super Techniken. Man probiert alles. So mit Benzin ins Feuer gießen, ne, und damit versuchen. Das ist so suchen, das ist Meditation, das ist sich wegzumeditieren. Desto mehr man weg sein möchte, desto man da. Scheißspiel. Das ist ein Einmachglas, so ein Weglass. Das behält man für später dann, die ganzen Früchtchen. Ich meditiere für später dann. Ich könnte ja auch noch was von haben. Tja, man geht sich immer auf den Wecker. Man möchte die Zeit abschalten, aber damit geht man sich immer auf den Wecker. Hallo, wach. Da sind, da muss ja echt der Hammer losgehen. So viel entspannende, tiefe Armbewegungen habe ich. Voll weg. Aber dann manchmal. Christa ist Mystikerin. Was? Christa ist Mystikerin. Ja, ja, Müsli ist auch noch. Was schwebt? Jetzt einfach zu wach. Sofort redet man Christa Mystikerin, wird sie wach. Oder Müsli-Esserin. Ich meinte eine echte Mystikerin. Ja? Christa, was sagst du dazu? Also Müsli esse ich nicht. Das ist eine Antwort. Da bleibt ja nur auch Mystikerin übrig. Wie wird man davon satt? Schön wär's. Ach, das satt? Mystik? Ja. Mystische Einheit, bestimmt macht das satt. Wie? Jetzt wollen wir mal neugierig. Na, da fallen mir die Gonna-Esser ein. Wenn man macht das satt? Ich stelle das macht schlank, habe ich gehört. Aber nicht. Ist auch schön. Also ich wünschte einen Prana. Ich, also alle, die ich konnte, die da länger es machen, die sind Abis, also wirklich sehr schlank geworden. Auch die Dings, die von München hier, die damals in Coimbatore angefangen hat. Die hat es ja nicht gemacht. Die hat das gemacht. Ja, aber die hat, und da wurde sie ganz schön dünne. In diesem Film Nichtesser ist so eine Russin dabei, die ist so eng wie sie war. Ja, wer weiß, was die sonst ist. Also Russen. Es sind mehrere dabei, die beleidigt sind und vielleicht bleiben. Ja, wie lange machen die das? Seit Jahren, wenn sie in München. Ja, wer ist immer dabei? Ich glaube denen alles nicht. Alles Hokus Pokus. Hör auf, du, wenn ich dich angucke, glaube ich an gar nichts mehr. Vergisst du den Glauben? Würde mir auch so gehen. Das geht dir jeden Morgen so, wenn du in den Spiegel guckst. Ne? Aber es wäre doch schön, wenn sie schlank würden. Ich habe doch nicht dagegen. Es wäre schön, wenn sie ohne Essen leben können. Nee. Nee. Das ist schon wieder ein Ideal, was man dann, das finde ich furchtbar. Aber es spart Geld. Für wen? Geizige auf dieser Welt, die sparen Geld und gönnen der Supermarktkette nichts. Oder der Tante Emma-Laden gehen alle pleite, weil gerade die noch zu Tante Emma gegangen sind, die essen jetzt Prana. Kein Mitgefühl, diese Prana-Fresser. Alle eine Tonne. Der Schlecker hat deshalb pleite gemacht. Und ihr werdet auch pleite machen, weil die brauchen kein Veleder mehr. Kannst du dich darüber gar niemanden aufregen? Ich reg mich gerne auf. Ich reg mich gerne auf. Ich reg mich jetzt gerne auf, dass du sagst, ich sollte mich nicht aufregen. Das regt mich am meisten auf. Du regst dich jetzt nicht auf. Du nicht. So ein Faschist sagt zum anderen, du bist ein Faschist. Das ist bescheuert, ne? Dass man sich aufregt, dass ein anderer sich aufregt. Und dann weiß man besser, du sollst dich jetzt aber nicht aufregen. Darüber aber nicht. Ist es nicht doof? Aber ist schön doof, ne? Also man muss schon, bei den Künstlern sagt man, jeder Kritiker der Elche war früher selber welche. So, das sind immer noch Elche. Solche welche. Du meinst also, dass die Lichtesser auch deine Geschichte sind? Ja, was sind die denn sonst? Okay. Was ist denn nicht Prana? Das ist die Frage. Ja. Wenn ich einen Schnitzel esse, esse ich reines Prana. Schweineprana. Was ist denn, jetzt frage ich mal, was ist denn nicht Prana? Was ist denn nicht sogenannte göttliche Energie? Sag mir mal, zeig mir irgendwas, was nicht göttliche Energie ist. Kommst du, kannst du mir irgendwas zeigen? Und dann fühlen sich diese Ärsche besonders, weil sie nur Luft schnappen. Ja, und dann sind noch Sonnenkinder. Ich habe natürlich immer was, ich rede mich gern wegen diesen besonderen Teufeln auf. Die denken, sie werden was Besonderes und natürlich wollen die Welt retten, weil sie Prana fressen. Und dann ist mehr Nahrung für die Inder da oder für die Afrikaner, weil ich jetzt Luft schnappe. Ich weiß noch, dass der Mandarin zu Vivian gesagt hat, dass wenn wir sie das nächste Mal sehen, dass sie eine Taschenlampe haben. Ja. Lichtnahrung. Wenn sie nachts mal Hunger hat, macht sie Taschenlampe. Ist manchmal schon lustig, ne? Was so ein, schon nicht klein. Du lachst über die Taschenlampe. Da muss man mal darauf achten, dass die Batterie nicht alle ist. Ja, aber was die ganze Welt für Ideen hat, also Evolution, die wollen ja auch eine Evolution machen damit, die wollen sich ja reinigen. Die wollen ja dann Gott näher kommen, indem sie reiner sind. Also ein reiner Geist, ein reiner Körper und dann gottgefälliger sein oder so. Als wenn er Gott interessiert, ob der da vorne der Taschenlampe im Mund hat. Oder was anderes, wer weiß. Kann auch satt machen. Ja. Noch was zwischen Prana und. Ich habe gerade an Lichteinlauf denken müssen. Den was? An Lichteinlauf. Lichteinlauf, ja. Ist auch nicht schlecht. Das tut man so ein Laserding von unten rein. Da. Also, wie heißt das, wenn man von hinten. Eine Darmspiegelung? Endoskop. Darmspiegelung. Endoskop. Ja, ist das Ende. Endoskop. Ja. Und was ist oben raus? Gastro. Gastro. Warum ist das oben Gas und unten End? Ich hatte ich mal, als ich die Magenspiegelung ist schon scheiße, dieses dicke Ding damals, boah, hilft mir Gott. Da habe ich aufgehört zu rauchen und zu saufen deshalb. Bundeswehr, Magengeschwür. Vom was auch immer. Und dann 4 Wochen Gießen, Bundeswehrkrankenhaus, Magenspiegelung, das Rohr rein und raus. 4 Wochen unter Valium, 10. Du warst. Das war Anfang der 70er, so die Behandlung für Magengeschwür, ruhigstellen. Schonkost und ruhigstellen. Nur nicht aufregen. Wir müssen gleich in die Luft gehen. Gleich für die Und dann hatte ich die Hoffnung, dass sie mich rausschwerfen. Nein, Innendienst krank für Rest der Zeit. Scheiße. Ich wollte mal Übungen machen. Nein, Innendienst. So. Zurück zum. Ja. Also, ich habe dich einmal in München erlebt und jetzt nochmal. In München habe ich gedacht, also da war ich in der Raserei, so ein bisschen. Und hier war ich am Anfang wahnsinnig gekränkt. Und jetzt ist die nächste. Aber es ist auch gut, ja. Also, da passiert ja auch was. Aber jetzt ist es perfider. Jetzt habe ich so das Gefühl, okay, jetzt habe ich dich so eingebaut, weißt du? Ah, so eingerahmt. Genau, also jetzt bist du praktisch gedacht, verstanden, wie er es macht. Gedacht. Also ist mir schon klar, dass es nicht ist, aber. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt da wieder raus? Also, weil da jetzt, also weißt du, so deine, ich sag mal, deine Waffe ist nicht mehr scharf, spüre ich in mir. Denke ich, na gut, das macht er halt so und das macht er halt so. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich aus diesem, das ist auch ein System von mir, wie komme ich da wieder raus? Ich habe gar keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum soll ich denn jetzt ein Interesse haben, wie du da rauskommst? Wenn ich das sein kann. Es ist dein Film. Ich will mich da nicht einmischen. Da hätte ich ja viel zu tun, ne? Ich habe dich jetzt halt mal gefragt. Hätte das sein können, dass du... Nee, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Ne? Mannigfaltig. Ja, der Mann hat viele Fallen. Nee, das ändert sich auch wieder. Wie alles. Manche erzählen mir, die sind durch alle Tendenzen von Hass bis zur Kränkung, bis zum Ding und dann bist du total verliebt und dann wieder genau das Gegenteil und ich bring den um und Ding und so. Also ich habe da viele Variationen. Absolut. Den sehe ich nie wieder, da gehe ich nie wieder hin, das ist aber furchtbar. Und dann beim nächsten Mal Hut nehmen und Jacke anziehen und sitzen da wieder und denken, Scheiße, was mache ich hier wieder? Wollte doch gar nicht kommen. Weil ich kriege die Storys, die kriege ich ständig zu hören. Da bin ich jetzt schon langsam dran gewöhnt. Sollte ich lieber. Es gibt ständig solche Phasen, ne? Und dann einige, die beruhigen sich ganz total, die sitzen einfach da und lassen sich überraschen. Die haben gar keine Ahnung mehr, warum. Das geht ihnen am besten dabei. Ne? Dann sind sie so in meiner Position, weil ich muss nicht wissen, warum ich hier bin. Ich muss auch keinen mögen, damit ich hier bin. Brauche kein scharfes Messer. Ne? Gudula. Auf jeden Fall. Ich hatte keinen Bock zu kommen. Da meinst du, ich hatte Bock zu kommen? Nee. Keiner hatte Bock zu kommen. Vielleicht einige, aber bei denen ist dann schnell vergangen. Ja, diesmal habe ich mich gefreut zu kommen, aber jetzt nicht mehr. So. Kaum ist man dann gekommen, ist man, will man wieder weg. Immer scheiße. Ach Gott. Ich habe bei Bodhidharma gelesen, über Bodhidharma geschrieben. Da habe ich gelesen, dass hat er geschrieben, dass der Clown, also wie war das nochmal? Er sagt, dass Bodhidharma fest daran geglaubt hat, dass es, also den Dharma oder Wahrheit, die absolute Wahrheit, dass es die gibt. Und das hat mich irritiert, weil da geglaubt steht. Naja, weil es auch, keiner kann jemals Zweifel. Ja, keiner kann jemals sicher sein. Ja, ja, und ist es nicht das, was uns hier zusammenführt? Dass ihr glaubt, aber nicht wisst, ja. Ja. Also nur schlussendlich doch nur glauben können. Also alles, was jetzt als relative Person oder Geist, kann nur glauben, das ist. Ja. Was soll es sonst machen? Und das, was Wissen ist, kennt gar kein Wissen und braucht auch kein Glauben. Ja, wir kommen nur bis dorthin. Nee, du kommst aus dem Glauben nicht raus. Ja. Glaube ich. Ja. Aber keiner weiß. Aber wenn man dann glaubt, dann ist trotzdem noch, irgendwo dann noch ein Zweifel. Der ist immer da. Das Phantom ist immer der Zweifel an dir selbst. Genau. Aber der Suchen ist ja in die Wiese. Zweifelslos. Ja, das ist Glaube überwunden. Du suchst Zweifellosigkeit. Ja, genau. Tja, aber das, die kannst du nicht haben. Alles, was du haben kannst, ist Zweifel. Genau. Tja. Das ist das Fatale. Das Wissen braucht kein Wissen und das, was Wissen braucht, kriegt es nicht. Das hat immer ganz andere Glaubenssysteme. Darum auch doch das Dharma ist ein Glaubenssystem. Da hat er recht. Aber damit du überhaupt glauben kannst an etwas, musst du sein. Ramakrishnas Grundprämisse, das ganze System von Ramakrishna ist, damit du an dir selbst zweifeln kannst, damit es einen Zweifler gibt, der zweifelt oder nicht zweifelt, musst du das sein, was vor dem Zweifler ist. Mit und ohne ist. Mehr nicht. Das heißt aber nicht, dass du es weißt. Das bist du. Und das kannst du nicht sein. Also, aber du kannst dich nur im Zweifel erfahren, also in Zweiheit. Da meist ist Zweifel. Und alles, was du in der Zweiheit erfährst, in Zweifel, ist glaubensbedingt. Du glaubst, dass es da einen gibt, der, und weil du glaubst, dass es da einen gibt, gibt es auch einen zweiten. Beides basiert auf dem Glauben, dass es dich gibt. Schon das ist Glaube. Also der falsche Anfang von Glauben ist, du dich kennst. In jedem Kennen, du glaubst dich zu kennen. Es ist nur ein Glaube, du glaubst dich zu kennen. Du weißt, du bist dir nicht sicher, du zweifelst sogar an dem Kennen. Also der Zweifler zweifelt am Zweifler, unendlich. Weil schon das Bewusstsein zweifelt ständig am Bewusstsein, weil das Bewusstsein muss bewusst sein, damit es Bewusstsein ist. Aber es zweifelt an dem Bewusstsein, was Bewusstsein muss. Schon damit ist Bewusstsein zweifelhaft. Schon Bewusstsein ist zweifelhaft. Schon Gott ist, alles das ist zweifelhaft. Und nur mit Glauben kann man da überleben. Aber was muss überleben? Kommt immer wieder auf ich. Und ich ist zweifelhaft. Und das, was ohne ich ist, was kein Zweifel kennt, hat eh kein Problem. Aber da, wo ich ist, ist Zweifel. Das Ich ist schon ganz subtil im Gewahrsein da. Und da schafft es sich sich selbst und auch seine Götter und seine Zweifel und seine Furcht und alles vor sich selbst. Diese ganze Dummheit ist sofort da, wenn du als potenzielles Ich da bist, ist die ganze Auswirkung von Dummheit da. Von Ignoranz. Von da fängt Ignoranz an. In der subtilsten Notion, also Gefühl von Sein. Da fängt Ignoranz an. Nicht hier vorne, bei einem, der nichts weiß. Nein, schon da, wo die Quelle von, was du denkst, ist. Schon die Quelle ist Ignoranz. Das potenzielle Ich ist schon in I Amness da. Alles ist schon da, die ganze Dummheit. Falschheit. Alles ist falsch. Und darum, was Dharma ist, auch falsch. Das ist Dharma. Er glaubt ans Dharma, er weiß es aber nicht. Also auch Dharma ist falsch. Sogar Wissen ist falsch. Sein ist falsch. Alles, was du aussprechen kannst, ist falsch. Alles, was du kennen kannst, ist falsch. Und auch, was du nicht kennen kannst, ist falsch. Also das du sagen kannst und was du nicht sagen kannst, ist falsch. Das ist weder noch, weder das noch das. Wenn das andere, also das, was ist, was niemand erfahren kann, oder? Auch falsch ist. Ja, wenn, nein, wie kann man da überhaupt drüber reden? Tun wir doch die ganze Zeit. Man kann drüber sprechen, aber es bringt nichts. Genau, aber wenn man es auch nicht erfahren kann... Doch, du kannst es nicht relativ erfahren, das ist der Punkt. Das wird nie deine Erfahrung sein. Aber damit du überhaupt eine Erfahrung machen kannst, musst du das sein, diese absolute Erfahrung von Sein, die nichts erfährt. Wo es weder einen Erfahrenen noch etwas Erfahrbares gibt. Ohne das gäbe es gar keinen Erfahrenen, der irgendwas erfahren kann. Ja, aber ich gehe davon aus, dass Bodhidharma, also ich gehe mal davon aus, dass Bodhidharma sozusagen eine Erleuchtung hat. Aber ja, aber das ist eine falsche Erleuchtung. Das hat Bodhidharma gesagt. Was? Das ist ja das Bodhidharma, das Bodhidrama. Ja, ja. Ja. Da gab es ein Bodhisattva, als der Bodhimasattva. Aber wenn der Bodhimasattva ist oder der Geist mal satt ist, heißt nicht, dass es da einen erleuchteten Geist gibt. Ja. Aber ich frage anders. Dann ist nur der Erleuchtete kann sich über den Glauben hinaus erheben. Nee, der braucht gar nicht. Welcher Erleuchtete soll er sein? Ne, der eine Erleuchtungserfahrung hat. Ja, aber wenn das alles falsch ist. Wie alles falsch? Jede Erleuchtungserfahrung, jede Erfahrung ist falsch. Hast doch gestern gefragt, was wäre die Erleuchtung? Der Wegfall eines Unerleuchteten, das bleibt aber auch kein Erleuchteter übrig. Da waren wir uns doch gestern ja, einig. Ja, also warum sagst du jetzt, ein Erleuchter ist jetzt über den Glauben hinausgewachsen? Ja, gibt es jetzt einen oder gibt es keinen? Bitte? Gibt es jetzt einen Erleuchteten oder nicht? Nein, es gibt keinen Erleuchteten. Also wer soll dann über was herausgelaufen sein? Es gibt keinen Erleuchteten, aber sagen wir mal so, es gibt einen vor der Erleuchtungserfahrung. Den gibt es auch nicht. Den hat es ja nicht gegeben. Das ist ja der vor der sogenannten, es gibt doch keine Erleuchtungserfahrung. Jetzt machst du schon wieder einen Hermann draus. Ja, stimmt. Jetzt fummelst du wieder in Karuska. Meine Frage ist noch nicht richtig. Das spüre ich. Ja, ich weiß. Das, da üben wir jetzt noch. Da üben wir jetzt noch. Ich weiß nur an ihr, dass ich frage. Nein, aber das ist ein Hinweis, dass der, dass auch der Body, also der sogenannte, was immer du ihn als Ebenbild eines Erleuchteten, dass er auch an seiner eigenen Erleuchtung zweifelt, weil das ist ja die Natur eines Erleuchteten. Er zweifelt sogar an der Erleuchtung. Er zweifelt sogar an dem Erleuchteten. Ein absoluter Zweifel. Er zweifelt dann dran? Nicht nur dann, er zweifelt immer. Das deine Natur wird immer zweifeln. Alles, was es erfährt, ist zweifelhaft. Auch der Erleuchtete ist zweifelhaft. Und der Unerleuchtete ist zweifelhaft. Das Zweifelhafte hört nicht auf. Das ist die Art und Weise, wie du... Da ist ein grundlegender Zweifel da. Jeden, im Grunde ständig zweifelt. Ich habe immer gedacht, Ramana würde nicht verzweifeln. Das, was Ramana ist, hat nie gezweifelt. Und das, was du als Ramana siehst, hat weiter gezweifelt. Okay. Realisiert sich das selbst auch im Zweifel? Ach, das nur im Zweifel. In was denn sonst? Kann es sich als das realisieren, was es ist? Nein. Also muss es sich in zwei realisieren, in zwei Fällen. Da hat Gott zwei Fälle. Nicht nur ein Fell, nur eine Haut. Sogar zwei Häute. Also heute und heute. Gestern und heute und morgen. Zwei Häute. Das sind zwei Fälle. Im Falle eines Falles gibt es immer zwei. Auch im Einfall ist schon Zweifall. Werden die relativen Phänomene absolut, wenn sich das Selbst in ihnen realisiert? Nicht nur wenn, da realisiert sich das Selbst ja drin, aber nicht als das, was es ist, sondern nur in seinen Vorstellungen. Das Selbst kann sich nur in seinen Vorstellungen realisieren, nie als das, was es ist. Und der Unerleuchtete ist eine Vorstellung, der Erleuchtete ist eine Vorstellung. Und das Dharma ist eine Vorstellung, das Wissen ist eine Vorstellung. Alles, was du sagen kannst, sind Vorstellungen. Aber damit eine Vorstellung sein kann, musst du das sein, was es nie kennen wird. Du wirst dich nie kennen als irgendetwas. Aber alles, was du kennst, ist zweifelhaft und Vorstellungen. Egal wie subtil es ist. Egal wie profound, egal wie schön oder nicht schön. Alles ist, wenn ich sage Scheiße, meine ich es. Ja. Wie real sind diese Vorstellungen? Scheißregal. Scheißregal. Wem interessiert es, wie real die sind? Nur einen, der unreal ist. So, wen kümmert es, ob der Unreale dann weiß, wie real sie sind? Wieder kein Schwein. Also wie real sind sie, genauso wie du das denkst, wie real sind oder nicht. Aber es kümmert keinen, ob du jetzt welche Vorstellung hast von Realität hast. Das kümmert die Realität nicht. Welche Vorstellung du von ihr hast. Das ist ihre Natur. Das kümmert absolut nicht, was du dir denkst. Und ob du das weißt oder nicht weißt und ob du heute ein scharfes Ding hast da oben oder ein unscharfes Messer im Kopf oder die Unterhose kneift oder nicht, es interessiert keinen. Oder ob dich heute wohlfühlst und wie du heute damit umgehst oder ob heute ist er der Teufel oder heute ist er der Gott und heute mag ich ihn und mag, das interessiert keinen. Eigentlich kommt jeder hier nur, damit er diese Rücksichtslosigkeit von seiner fährt. Dass es da gar keinen gibt, den interessiert, ob du ihn magst oder nicht magst. Darum kommst du, weil da willst du hin, diese Sorglosigkeit, diese Rücksichtslosigkeit, das ist deine Sehnsucht. Nicht, dass du da wen findest, den du mögen könntest. Oder dass ich hier komme, weil ich denke, ich mache jetzt mal ein schönes paar Sprüche, damit mich Leute mögen. Ich hasse euch von vornherein und ich wünsche mir, dass ihr das auch tut. Euch hassen. Du musst erst mal... Wenn ich Sachen sage wie unkonditionierter Hass, dann meine ich das. Die meisten denken, ich mache Witze. Nein, ich mache keinen Witz. Für das, was ich bin, jede Erfahrung hasse ich. Von Grund auf. Da ist unkonditionierter Hass. Weil jede Erfahrung unangenehm ist. Jede. In Beziehung zu dem, was in meiner Natur ist, die vollkommene Abwesenheit, eine Anwesenheit von Wissen oder Nichtwissen, was immer du dir vorstellst, ist jede Vorstellung und jede Erfahrung in der Vorstellung scheiße. Also in Beziehung zu dem. Und wenn ich sage, da ist ein unkonditionierter Hass, Moment für Moment, aber was, und dann sitze ich da, ja, aber was tun? Ich kriege den Scheiß nicht los, aber hast du alles genauso wie, jeden Moment genau wie den nächsten. Unkonditioniert. Hass, Hass, Hass, Hass. Und wenn aber nur Hass da ist und keine Liebe mehr, dann ist es einfach Frieden. Das ist einfach absolut Hass. Fertig. Der kommt nicht aus der Persönlichkeit. Der ist sofort da. Sobald Gott sich kennt, hasst er es, sich zu kennen. Absolut, sofort. Sobald er wach wird, hasst er wach zu sein. Hat er sich gesehen, hasste zwei. Und da, wo zwei Götter sind, hasst er sich. Er ist ein relativer Gott. Und da, wo Gott relativ ist, ist er was? Ohnmächtig. Und er hasst seine Ohnmacht. Sofort. Seine Allmacht ist in seiner Abwesenheit. Da ist er der Allmächtige. Das allmächtige Sein, das gar kein Gott kennt. Wo Gott gar weder Gott kennt noch mich kennt. In seiner vollkommenen Ananda. Vollkommenen Glückseligkeit, seiner Abwesenheit. Von irgendeiner Art Anwesenheit. Da ist er die Glorie. Aber da, wo er sich kennt, sofort ist Scheiße. Und Buddha nennt es, es ist ein Unfall gewesen, dass Gott wach geworden ist. Ein Unfall, bestimmt nicht gewollt, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du den Scheiß. Und keiner kann mir sagen, dass er jeden Moment lebt hier. Aber jeder weiß, im Hintergrund ist immer dieses Unangenehm. Unangenehm. Vom Grund auf da. Jeder Moment, wo du bist, ist unangenehm. Das wird nie aufhören. Und wenn es nie aufhört, das ist diese Hölle in der Mahabharata, Ustra, in der Hölle, wenn es nie aufhört. Kannst du das? Oder gibt es noch eine Tendenz, das zu vermeiden? Bist du noch ein Gott, der vermeiden will? Oder bist du schon das, was okay, sei es wie es ist? Da entscheidet sich was auch immer. In diesem Subtilsten. Und wenn du nicht in der Hölle sein kannst, was du bist, die Hölle wird immer da sein, dann wirst du es in nichts anderem werden. Das ist also nur Variation von Hölle. So what? Du versuchst alles Mögliche da rauszukommen, aber schaffst es nicht. Also was tun? Du hast drin zu sein, du hast es auch sogar draußen zu sein. Hass, Hass, Hass. Und was ist schlimm dran? Wer beurteilt den Hass überhaupt? Das ist einfach nur eine Art von Unangenehmheit. Es ist unangenehm, ja, fertig. Du kannst es nicht annehmen. Du kannst es nicht annehmen, dass du getrennt von dir selbst bist. Du hast jeden Moment der Erfahrung von Getrenntheit. Es ist unannehmbar. Und wenn ich sage Hass, dann ist es einfach nur ein stärkerer Ausdruck. Du hast ein unkontrolliertes, unangenehmes Gefühl. Oder Hassen. Also es ist nichts Negatives, es ist einfach, ich weise nur auf das an, was da ist. Es ist nicht, dass ich da ein Gegenteil von etwas bilde oder so. Ich möchte einfach nur, dass ihr seht, dass euer grundeigenes Gefühl, dass dieser Unangenehmheit und dass ihr eigentlich hasst, da zu sein, ganz natürlich ist. Dass ihr da nichts gegen tun könnt. Egal was ihr tut, ihr werdet den Hass nicht loskriegen. Egal wie ihr meditiert und euch offenes Herz machen wollt, offene Herzen haben wir schön in Koh Samui, das offene Herz. Das war so aggressiv auf einmal. Gott, oh Gott, oh Gott. Da kam aber eine Bombe raus. Hilf mir Gott. Nur weil ich nicht mit ihr resoniert habe. Aber mit Eckhart Tolle habe ich so groß resoniert. Ich sage, ja, geh hin zu deinem. Oder mit irgendwem. Oder Mutschi, da habe ich aber resoniert. Ja, ab hier. Geh in den Kuhstall. Da, wo Mutschi ist. Sei ein Gopi. Go in peace somewhere else. Oh, ein offenes Herz. Ich bin so viel Leid durchgegangen, aber ich habe mein Herz geöffnet und seitdem umarme ich alles. Ja, aber warum umarmst du das nicht auch jetzt, was ich dir sage? Was für ein offenes Herz hast du denn? Eine Drehtür? Immer nur, wie es dir gerade passt, oder was? Sehr schnell bei ihr. Ja, ja. Darum sage ich, eine Drehtür. Vom offenen Herzen sofort zum totalen, aggressiven, kleinen irgendwas. Es klappt nicht. Es hat noch bei keinem geklappt. Und deshalb ist doch, was Buddha gesagt hat. Es hat noch nie einen Buddha gegeben, der die Welt betreten hat. Es gab nie einen Buddha, sagt Buddha. Oder nicht? Also wo ist denn dein Bodhisattva da? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich frage nur, wenn Buddha schon sagt, es gab nie einen Buddha. Was kommt, das hast du so reden, wie du redest. Frag mich doch nicht. Muss ich das wissen? Muss ich das wissen? Wie kommst du, dass du so einen Scheiß redest? Warum soll ich wissen, warum ich den Scheiß rede? Ja, ich rede einfach ungefilterte Scheiße und du möchtest immer noch gefiltert, ein bisschen die Scheiße noch verpacken in etwas, was nicht so scheiße ist. Scheiße in Geschenkpapier. Kannst du dir auch schenken. Man möchte die Scheiße nur so ein bisschen, dass der andere sie auch schlucken kann. Noch so versüßen, so. So ein bisschen backen, so. So die Hausfrau backt die Scheiße, bevor sie die auf den Tisch stellt. Gut verpackt, gut verbackt. Ich habe ein bisschen ein Problem mit Scheiße und auch nicht mit Wut, aber ich rede nicht so klar, so kommt es mir so vor. Du hast ja so in deinem Ganzen, wie du redest, eine unheimliche Frage. Und das... Klare Scheiße. Das ist für mich besonders. Soll ich jetzt da was gegen sagen? Nein, nur weil wir ja vorhin das mit der Erleuchtung hatten. Und es gibt ja niemanden, der erleuchtet ist. Also wie ist es, dass du trotzdem so reden kannst? Dann kommt ja diese Idee. Ja, gerade weil ich nicht erleuchtet bin. Scheinbar. Naja. Und keine Erleuchtung brauche. Darum kann ich so reden. Weil das, was ich bin, nie Erleuchtung brauchte. Ja, aber diese Klarheit, die da drin ist. Ja, das ist die Klarheit, die keine Klarheit braucht. Da ist Klarheit, aber die keine Klarheit braucht. Ja, die kennt gar keine Klarheit. Das, was für dich als klar erscheint, kennt keine. Ja, aber die Klarheit braucht keine Klarheit. Alles klar? Also ich jetzt bin ich so, dass ich denke, ja, es erscheint mir vielleicht. Die Rücksichtslosigkeit oder die vollkommen Irrelevanz von Klarheit, das ist die Klarheit. Ja, aber das ist die Natur von Klarheit. Du musst doch nichts. Das, was man denkt, man seine Klarheit, die muss man immer beweisen. Und die ist sofort unklar. Aber das ist, weil es mir absolut vollkommen am Arsch vorbeigeht, ob ich klar bin oder nicht klar bin. Das hört sich sehr klar an. Ja, aber dann könnte man ja sagen, dass wenn du da sagst, da ist niemand mehr und da ist kein Eben. Habe ich nie gesagt. Eben. Und trotzdem klang es ja jetzt nicht eben so, dass du sagst, ja, wenn da niemand klar ist, dass es egal. Habe ich nie gesagt. Ist das, die Fuppelzimmer, tuckel. Ich habe gesagt, die Klarheit. Die Klarheit. Ich habe nicht gesagt, dass da einer klar ist. Nein. Du siehst da einen Klaren. Nein, die Klarheit. Die Klarheit ist deswegen klar, weil es keinen Klaren gibt. Nee. Da habe ich nichts von gesagt. Die Klarheit ist Klarheit mit und ohne Klaren. Oder Unklaren. Die Klarheit verlangt nicht die Abwesenheit eines Klaren oder Unklaren, um Klarheit zu sein. Ja, weil sie nicht gemacht werden kann, die Klarheit. Das macht sie so klar. Weil sie nicht etwas ist, was gekommen ist und gehen kann. Das macht sie so klar. Das ist so dieses... Meine Frage ist nicht beantwortet. Wer will doch deine Frage beantworten? Ja, dann geh doch mal in dich. In die Klarheit. Klarer. Ich hatte schon mal eine. Du hattest schon mal eine Klarheit. Ich hatte schon mal eine Frage, meine ich. Ja. Eine klare Frage. Jetzt hattest du schon mal eine Frage und... Jetzt willst du auch was von haben. Das ist mir uns jetzt allen klar. Hab ich schon mal eine Frage? Wenn ich schon mal eine Frage habe. Jetzt befriedige ich mich aber mal. Weil wenn ich schon mal eine Frage habe, wenn ich schon mal bereit bin, jetzt gib's mir aber. Jetzt möchte ich auch eine klare Antwort. Und dann muss mir auch klar sein hinterher. Streng dich mal ein bisschen an, Junge. Das höre ich immer wieder. Und dann also mit der Klarheit ist es jetzt nur so, dass wir dich hier so berühren. Nee, das ist die Klarheit, die du meinst, ist einfach, da ist kein Widerstand. Das nennt man Klarheit, wo einfach immer nur so ein ganz stilles Ja ist, wo es gar nicht ausgesprochen wird. Das nennt man Klarheit, wo einfach immer nur, also ja, ja, ja, ja, ja. Also wo du nicht widerstehen kannst, dem, wo einfach sich nichts erhebt dagegen. Also kein Widerstand aufkommt. Das nennt man Klarheit. Ja, und ich spüre eben, also ich kann das nur sagen, wie weil ich spüre das irgendwie als Unterschied, wenn ich jetzt mit jemand anders, der irgendwie davon will, dann ist das einfach nicht. Ja, weil der was von dir will. Ja, und das nenne ich eben diese Klarheit. Dann widerstehst du sofort, weil dann ist sofort Widerstand da. Mhm. Dann möchte er, dass du dich änderst, dass du anders wirst. Und dann, dann bist du sofort an... Ja, das kann man spüren. Also ja, dann, ich kann das spüren. Und für mich war jetzt die Frage, warum ist das jetzt bei dir so? Und weil ich sage euch allen ständig, es interessiert mich einen Scheiß, wie es euch geht. Und ob ihr was mitkriegt. Das meine ich. Ich sage das nicht so von... Das ist ganz natürlich bei mir. Es ist mir wirklich... Ob jetzt in diesem Moment die Welt untergeht, das Universum nicht mehr besteht, ist vollkommen irrelevant. Es würde dem, was ich bin, absolut nichts ausmachen. Und was würde mich das stören, ob du was hier verstehst oder nicht? Ich rede mit mir, mit dem, was ich bin, da, dem es auch nichts ausmachen würde, ob die Welt untergeht. Und ob diese Figur sich da vorne gut fühlt oder schlecht fühlt oder eine negative oder positive Vibration in sich spürt, ist wirklich arschvoll. Wem interessiert das? Und es ist, manchmal kommt es irgendwie ein Faktum und manchmal kommt was anderes. Ja, das, also wenn ich das nicht hier akzeptiere, also wenn da nicht eine vollkommene Akzeptanz deines Faktum wäre, genauso wie ich, wenn du mir sagst, ich liebe dich, ist es gleich, wenn du sagst, ich Faktum, I hate you. Ja, ja. Es hat keine Auswirkung, keine Konsequenz. Obwohl, ich musste daran arbeiten, wenn mir einer sagt, ich mag dich. Da hatte ich meine Probleme mit. Also mit dem Gegenteil kam ich bisher vorher immer sehr gut zurecht. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Aber ich bin noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist auch das, was im Grunde genommen auch egal ist. Nein, so, weil da, diese Art einen umschlingen zu wollen, da muss ich noch mich mehr öffnen. Einfach. Noch ein bisschen durchlässiger werden. Na, ich sage einfach, wie es ist. Ich hatte also vor, dass einer Komplimente, das ist die Hölle für mich. Das kann jeder eigentlich. Komplimente sind die Hölle. Weil da muss man hinterher auch das, dann, sich danach halten, da muss man auch wieder liefern. Aber letztendlich ist es nichts anderes als Nein, ich liefere nicht gern. Ja, aber es ist ja eigentlich nichts anderes als ein Fahrtliefer. Keine Ahnung. Aber trotzdem sage ich dir, es ist schwerer. Ja, für diese Figur. Aber macht das, es macht einfach nichts. Es gibt halt diese genetische Veranlagung, da ist immer noch Papa, Großvater, irgendwas, da gibt es halt wie bei den Dalai Lama immer genetische Konstruktionen, wo man das eine besser und das andere schlechter, aber wen kümmert es? Ist man halt, ja, das wird immer so sein, solange der Körper halt da ist, gibt es diese Konditionierung, dass man das eine mehr oder weniger, aber das macht einen ja nicht unklarer oder irgendwas. Oder mehr oder weniger. Es ist ja total belanglos, wie es ist. Das Einzige, was Belang hat oder wesentlich ist, dass du bist. Und trotzdem hat es ja nichts mit authentisch sein zu tun, oder? Das absolut nicht. Ich bin noch nicht authentisch. Nein, bin ich dein Auto? Habe ich denn die Scheinwerfer an? Ja. Oder ist hier Nacht? Scheinwerfer. Das ist ein Scheinwerfer, ja. Der wirft einen Schein. Ein scheinbares Auto, was einen scheinbaren Schein wirft. Und ihr sollt scheinbare, die mit Scheiben vorher, Scheinwerfer. Und denkt, ihr könnt damit was kaufen. Nimmt man auch Scheinwerfer. Da habt ihr scheinbar was für getan und dann scheinbar, das mochte ich bei Milarepa, bei dem Schönen da. Da musste in der Tradition, in Tibet, musste erstmal dein ganzes Hab und Gut deinem Guru geben. Alles, bis zum Letzten. Auch deine, alle und alles. Und dann kriegst du ein anderes Gewand. So, die letzte Robe, die er gerade am Schrank hatte. Das letzte was. Aber nicht, weil du dann nichts mehr hast zum Geben oder so, sondern weil er dann nichts mehr von dir kriegen kann. Das ist für ihn. Damit er rein ist in seiner Unterrichtung. Da kriegt er nichts mehr. Also er ist total rücksichtslos. Damit die sogenannte, der Meister in ihm nicht mehr, weil er was kriegen kann, eine Unterrichtung macht, sondern weil er einfach rücksichtslos dich kaputt macht. Weil er gar nichts mehr zu erwarten hat. Aber ich finde die Tradition eigentlich ganz gut. aber ich glaube nicht mehr. Aber euch würde das nicht so passen, glaube ich. Oder erstmal 10 Jahre erstmal in der Umgebung, also in den Dings sitzen, bevor ihr eine Frage stellen dürft. Ja, aber jetzt so in ganz normalen, ne, ich sag, in ganz normalen Leben ist diese Rückzugsfähigkeit ja nicht unbedingt so. Was denn? Ja, ich meine, es ist schon ein bisschen schwierig. Aber wieso ist das schwierig? Ja, ich wurde nicht so beliebt. Man mag dich einfach, oder man mag dich umso mehr. Nein, das Fatale ist, desto rücksichtsloser du bist, desto mehr du einfach sagst, wie es ist, desto mehr mögen die dich. Total fatal. Jeder mag einfach in der Umgebung, weil jeder fühlt sich einfach frei. Da will keiner was von ihm. Du lässt ihn und wenn er was will, sagst du ihm, wie du es denkst. Wenn er ein Arschloch ist, sagst du, du bist ein Arschloch. Fühlt er sich gut bei. Weil er weiß ja selber, dass er ein Arschloch ist. Das ist nicht so ganz meine Erfahrung, aber wahrscheinlich du sagst es ihm persönlich. Das ist dein Problem. Ich sage es ihm einfach als Arschloch. Ein Arschloch zum anderen Arschloch. Also als das. Und was ich den Leuten manchmal sage, auch überall weltweit, normalerweise würde ich in der Kneipe dafür Schläge kriegen. Sofort, die würden mir einen um die Ohren hauen. Aber wenn ich das in der Vibration von Rücksichtslosigkeit sage, kann es keiner persönlich nehmen. Das ist ja alles, was die Übung ist. Wenn es direkt saß, kann es keiner da vorne persönlich nehmen. Aber wenn er es tut, dann ist er selber schuld. Aber eigentlich ist es nie persönlich gemeint. Man redet immer mit sich selbst. Und wenn man sich selbst als Arschloch erfährt, dann sagt man sich selbst auch, hey, du bist aber ein Arschloch. Heute bist du aber wirklich bescheuert. Und das nimmt auch keiner krumm. Weil jeder weiß, dass das ist in dem Moment. Wenn du es ihm dann so von hinten so reinbuttern willst, dann macht er dich auch fertig. Keine Kriegsverbrechen. Naja, egal. Das sind jetzt so nebensächliche, soziale Fragen. Darum heißt es ja Sozialismus, die Listigkeit des sozialen Umgangs. Da ist eine List drin, ein Geschäftspartner, wo man Geschäfte mitmachen kann. Du verhältst dich ja nur freundlich, weil du ein Geschäft witterst. Weil du was haben willst dafür. Die Frage, wie geht's dir, ist eigentlich, was kannst du mir geben? Ja, bei mir merke ich, glaube ich, ich passe mich an, egal. Also je nachdem, wo ich du bin. Du willst einfach keine Disharmonie. Und darüber hast du sie. Du kämpfst ständig um harmonisches Umfeld und bist ständig in Disharmonie damit. Weil du denkst, es muss so und so sein. Und es wird nie so sein, wie du dir das vorstellst. Ja, für mich ist es mehr so, als ob ich verschwinden würde und es passt sich an, sozusagen. Du möchtest verschwinden, aber kannst nicht. Ja, so könnte man auch sagen. Es kommt mir so vor. Du möchtest nicht mehr auffallen. Weil dann denkst du, lassen sie dich in Ruhe und du lässt dich in Ruhe. Aber es klappt nicht. Deine Toleranzgrenze hast du vielleicht ganz weit gemacht, aber da kommt das nächste Kamel und tritt auf deine Füße. Und die ganze Toleranz ist im Arsch. Keine Chance. Auch die Erleuchteten. Das Kamel wird immer größer. Und die Toleranz kann sehr weit sein. Aber es gibt immer einen Umstand, der es zerbröselt. Egal wie. Da war dieser A.E. Ramana von Dings. Wir haben so, war auch immer einer der, das war ein Ashram in Amerika. Und dann bei dem ersten Rikscha-Driver in Tiruvannamalai, da hat er schon fast sich geschlagen mit dem, wegen ein paar Rupees. So ungefähr. Gibt immer so Grenzen von irgendwas, wo dann, du wirst in dem Moment nicht überfordert werden, wegen 5 Rupees, 5 Cent oder so. Fühlst dich dann angegriffen. Und dann auf einmal kommt dieser, wenn du schon gar nicht mehr dachtest, dass der da ist, der kommt auf einmal wieder vollkommen raus. Und macht warm. Regst dich total auf. Kannst sofort einen umbringen dafür, dass einer dich bescheißen will. Och Gott. Dann ist der beschissene Bescheißer da. Hast dich also richtig beschissen, weil du dachtest, du bist erleuchtet. Dann bist du schon der Bescheißer. Und dann will ich so ein Inder will ich bescheißen wegen 5 Rupees. Mich? Aber diese Tendenz, so wegzugehen dann, da kann ich auch nicht viel machen, oder? Geh doch weg. Bin auch gegangen. Da sein ist scheiße, weg sein ist genauso scheiße. Wenn du dann weg bist, bist du da rein. Das weißt du ja. Ja, das, ich wollte sagen, es ändert sich ja dann so wieder. Ja, kaum bist du weg, bist du wieder zurück. Denkst, was mache ich denn hier? Da vorne spielt doch die Musik. Dann gefällt dir nicht, was in der Musikbox gespielt wird, dann wirst du wieder raus aus der Party. Aber wenn du draußen bist, dann denkst du, oh, wie war es denn jetzt? Wie ist es denn da? Guckst du gleich mal wieder rein. Guck mal, wie Prakash. Kurz nochmal wieder den Mittelstrahl holen. Du kennst mich schon besser als ich mich selber. Der Strahler. Naja. Leb das Leben, wie das Leben dich lebt. Fertig. Du bist halt der Arsch, der du denkst zu sein. Fertig. Und wen kümmert? Ja. Ist es denn möglich, so eine Einheitserfahrung zu haben? Kann man viele haben. Jeden Tag hat man mehrere Einheitserfahrungen. Fällt einem bloß nicht auf. Eigentlich 95% am Tag bist du in der Einheit. Und nur 5% kommst du in die Zweiheit. Also in die Störung. Ja, meistens 90-95% geht alles automatisch. Da denkst du gar nicht an Zweiheit, Einheit oder irgendetwas. Da bist du kaum da. Ganz alles geht automatisch. Zähne putzen, Toilette gehen. Du denkst doch nichts dabei. Nee, ich stelle mal. Da bist du in der Einheit. Ungestört. Und dann vielleicht 5% am Tag bist du gestört von etwas. Dann merkst du, dass es das dich und andere gibt. Weil davor ist alles automatisch. Aber ich bin bezogen auf absolut auf das relative Sein. Bezogen? Also ich erlebe mich ja nicht in einem... Was? Du weißt es gar nicht. Weil du hast nur eine Geschichte von Störungen. Die meiste Zeit am Tag kennst du dich ja gar nicht. Das ist einfach nur noch... Da bist du Raum, der im Raum sich bewegt. Einfach in der Einheit mit einem. Und dann auf einmal stört dich, oder ist eine Toleranzgrenze des Körpers überzogen, oder des Geistes, des Verstandes, und auf einmal bist du wieder das, was du denkst zu sein. Davor warst du, weißt ja gar nicht, ob du Erika oder Ernst bist. Nur dann, wenn ich eine ansprich mit Erika, oder wenn irgendwas passiert, auf einmal wacht Erika auf. Christa, schlaf, geh ins Bett und schlaf. Wenn du hier weiter schlafen willst, geh ins Bett. Oder schnarch nicht. Klar? Okay. Also meine Frage ist gar nicht, wo du gesagt hast, das kaum machst du auf, ist es eben unerträglich? Es haben nicht gesagt unerträglich, es ist unangenehm. Unangenehm. Ertragen tust du es ja. Ist einfach unangenehm. Und dann wird es irgendwann unerträglich, wenn du es persönlich nimmst. Aber davor ist es einfach erträglich, weil es ist aber unangenehm, aber... Und gibt es, also mit Einheit erleben, meinte ich, oder gibt es zum einen, dass ich das nicht in diesem Traumzustand, sondern eben wach oder wie auch immer, also dass ich wirklich mein wahres Sein... Ne, dann ist schon wieder Zweiheitserlebnis. Es kann kein Einheitserlebnis sein. Ja, ey, nicht nur hinterher. Aber nicht dran, also jetzt nicht dran erinnern, wie ich mich heute an meinen, sag ich mal, durch den Tag tauche. Ja, aber das hat doch jeder schon im Autofahren gehabt. Du fährst Auto und nach einer Stunde merkst, dass keiner gefahren ist. Dann hast du in der Stunde ein Einheitserlebnis. Da gab es gar keinen Fahrer beim Fahren. Da fährt es von allein. Und auf einmal fährt wieder einer und denkt, oh, ich muss aber aufpassen. Da war ja kein Fahrer da. Hat doch jeder schon erlebt. So nichts Besonderes. Oder beim Kartoffelschälen oder beim Erbsenkühlen oder beim Fernsehgucken. Auf einmal wachst du auf und wie war der Film überhaupt? War da was? Du warst total weg. Und dann musst du dich erinnern, musst du den Film nochmal gucken. Weil du wirst ja was von haben. Verrückt. Ich habe so eine Vorstellung von einem gesteigerten. Das ist natürlich noch falscher. Das ist noch mehr relativ. Also, sag ich mal... Da versteigerst du dich aber in was rein. Ja, jetzt gib acht. Also wenn ich Auto fahre und ich bin eine Stunde weg, dann erlebe ich mich ja in der Stunde nicht irgendwie wach, sondern... Das sage ich doch, da gibt es gar keinen, der was erlebt und das ist Einheit. Du willst es ja persönlich erleben. Das ist deine Gier. Ich will auch da sein, wenn ich nicht da bin. Nein, das ist ja auch das, was man, sag ich mal, bei irgendwelchen spirituellen Lehrern... Ja, aber die sind doch alles Idioten. Die denken, sie könnten da sein, wenn sie nicht da sind. Und fabrizieren sich da einen hin. Wenn keiner da ist, ist keiner da. Fertig. Und dann kommt auch wieder. Keine Sorge. Auch bei denen. Weil die reden auch immer nur hinterher mit darüber, wie es war, wenn keiner da war. Dann sagen sie, ich rede ja nur mit dir jetzt, weil ich mich dafür entschieden habe, jetzt mit dir zu reden, in dieser Ebene. Weil sie sind ja noch in der Kontrolle von ihren Ebenen. Wie würdest du das unterscheiden, also dieses Auto-Einheitserlebnis mit einem, was jetzt irgendjemand als spirituelle Erfahrung erzählt? Gar nicht? Gar nicht, keine Verschiedenheit. Was ist denn daran verschieden? Der eine nimmt es persönlich und macht dann, schreibt ein Buch drüber und der andere fährt weiter. Ja, das ist beeindruckend, das scheint. Für ihn ist es beeindruckend, er nimmt es wichtig, aber wer soll es denn sonst noch wichtig nehmen? Ob er dann eine Stunde nicht gefahren ist oder ein Todeserlebnis hat, ist auch ein Todeserlebnis, da war doch keiner da. Dann braucht einer einen Unfall, fährt dann gegen einen Baum, damit er mal kurz aus dem Körper raus und guckt, siegt sich da unten. Ja und? Meinst du, ist das eine besondere relative Erfahrung? Ja, ist eine besondere Erfahrung. Weil es eine besondere ist, kann es nicht das sein. Egal wie schön es ist oder wie interessant es sich anhört. Na, Todeserfahrung. Kommen sie raus, gucken, oh, wer ist das denn da unten? Oh, das bin ja ich. Ist ja nicht, ich habe ja einen Arm verloren. Aber kurz war ich nicht im Körper. Ist doch super. Ich bin Wahrnehmung, der nicht an den Körper gebunden ist. Ja, super. Da schreibe ich jetzt ein Buch drüber. Ja, also welche Leute werden denn wacher? Ja, die dann eben ein Buch schreiben, sie werden ja irgendwie wacher für was. Wacher? Ich habe mir noch nie überlegt, dass ich beim Autofahren, das ist eine, also diesen Gedanken hatte ich noch nicht. Ja, ich weise dich einfach darauf hin. Du bist wacher als ja. Das heißt nicht, dass ich wacher bin. Nein, ich wollte sie, wenn sie den Gedanken noch nicht hatte. Was hat das? So hat sie das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil sie hat aufpasst, ob das kommt. Dass ich nicht mehr fahre? Nee, wenn sie dann Auto fährt, das passt. Die ganze Zeit hat sie das gehabt beim Autofahren. Ja, und jetzt, weil sie es weiß, hat sie es nicht mehr. Bis fährt sie immer nur so gefahren, dass keiner gefahren ist. Und jetzt fällt sie auf und jetzt passt es. Jetzt wird sie ständig müde. Du hast ja ihre Einheitserfahrung genommen. Jetzt kannst du gar nicht fahren. Jetzt fährt keiner mehr mit dir mit, weil du fährst ja jetzt. Nee, jetzt. Es gibt kein Wachersein. Die Wachheit ist immer Wachheit. Mehr Wachheit geht nicht. Wie soll denn die mehr werden? Und das, was wacher werden kann, ist artifizielle Wachheit. Wo mehr und weniger Wachheit ist, ist doch artifiziell. Das ist doch mehr oder weniger Aufmerksamkeit ist doch wieder persönlich meine mehr oder weniger Aufmerksamkeit, die im Verhältnis zu anderen Aufmerksamkeiten steht. Was ist denn das für eine relative, geschwächte Version? Aufmerksamkeit ist absolut. Der kennt aber keinen Aufmerksamen, der mehr oder weniger Aufmerksamkeit hat. Die Frage ist, wer besitzt was? Gibt es einen Aufmerksamen, weil es eine Aufmerksamkeit gibt, oder gibt es eine Aufmerksamkeit, weil es einen Aufmerksamen gibt? Was wirst du sagen? Aufmerksamkeit ist mit und ohne Aufmerksamen, aber Aufmerksamer braucht Aufmerksamkeit. Das haben wir ja gerade festgestellt. In der Einheit braucht es keinen Seienden. Und da, wo, also braucht der Seiende, braucht das Sein, aber das Seiende braucht keinen Seienden. Und wenn überhaupt, dann erlaubt das Seiende, den Seienden zu sein. Aber nicht der Seiende erlaubt das Sein zu sein, wie das Sein zu sein hat. Also was? Dann kannst du jetzt entscheiden, was du lieber bist. Der ab und zu mal Daseinende oder das, was jetzt und immer da ist, wenn Dasein ist. Du kannst dich zwar nicht entscheiden, aber du hüpfst immer zwischen den Zweien darum. Einmal bist du nicht. Aber du bist weder im Sein bist du, noch im Nichtsein bist du nicht. Also macht's was? Nee. Ob da jetzt einer fährt oder nicht fährt? Weil dann können wir dann ein Konzept draus machen, ein nicht fahrender Fahrer, also wo kein Fahrer fährt, ist ein besseres Fahren, als ein fahrender Fahrer fährt. Oder ein handelnder Handelnde ist schlechter als ein nicht handelnder Handelnde. Ein handlungsloses Handeln. Handeln. Handeln wir wieder mit uns rum. Ein großes Handeln. Eine große Abhandlung. Über das Handeln. Das ist bei der Arbeit ja so lustig, wenn man bei der Arbeit verschwindet, Die Arbeit besser gemacht wahrscheinlich, also so erlebe ich es manchmal. Die Arbeit besser gemacht, als wenn ich sie bewusst in Anführungsstrichen mache. Könnte man. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Ja. Das ist die Frage. Für was wirst du bezahlt? Hauptsache. Für Anwesenheit oder Abwesenheit? Wer steckt die Steckohr? Und wer wird bezahlt? Und wer möchte hinterher auf dem Konto was haben? Und dir ist eigentlich egal, ob du für deine An- oder Abwesenheit bezahlt wirst. Hauptsache, glaubst du, das Geld ist auf dem Konto? Hauptsache, mein Chef weiß nicht, dass ich abwesend war, wenn ich da arbeite. Das sage ich ihm auch nicht. Wenn jetzt zum Chef, ey, ich habe jetzt 5 Stunden war ich abwesend und es ist zwar was passiert, aber was sagst du jetzt dazu? Du sagst, dann ziehe ich dir 5 Stunden vom Lohn ab. Wäre nicht gleichgültig. Das wäre ihm nicht gleichgültig. Er zahlt, wäre nicht gleichgültig. Wenn er dich nicht gleich kündigt. Er ist nur interessiert, ob du deine Arbeit gemacht hast. Was ist denn der Unterschied zwischen Abdriften und Einheit? Ist das dasselbe? Was bitte? Abdriften. Abdriften. Das ist ja kein Abdriften. Da driftet ja keiner weg. Da fällt nur was weg für den Moment. Die Erfahrung von Fahrer fällt weg, aber das heißt ja nicht, dass Fahren aufhört. Da ja. Driftet ja kein. Du driftest ja nicht irgendwo hin. Aber kann man sagen, ist das sicher, wenn ich nicht bei der Sache bin? Du bist ja nie bei der Sache. Wer ist denn hier bei der Sache? Was ich genau. Du weißt genau. Wenn ich etwas mache, arbeite oder so. Das heißt nur, dass eine Geschichte von machen. Das heißt aber nicht, dass einer da ist. Das ist eine Funktion, die einfach funktioniert als eine Geschichte von Handlung. Von einem Handelnden, aber das heißt doch nicht, dass ein Handelnder da ist. So eine Funktion, die da ist. Was ist denn sonst da? Wenn das wirklich einer da wäre, dann müsste er ja immer sein. Der ist manchmal da und nicht. Die Funktion ist manchmal da, also, und manchmal ist sie nicht da. Eine Funktion von Erinnerung, von einem Gewirr von Energie, die sich als Erinnerung dann als Handelnder zeigt, als Erfahrung. Und dann möglicherweise aus anderen Handlungen noch was sieht, und dann eine Geschichte von einem Dasein bastelt, von meinem Handlungsdasein. Aber wenn du da noch guckst, findest du es doch nicht. Wo soll es denn sein? Du findest doch nur Funktionen. Da funktioniert was in der Art, dass es sich als man erfährt es als einen Erfahrenden. Das ist aber eine Funktion, die eine Geschichte bedarf, von vorher nachher. Das ist so ein Sandwich, wo da eine Funktion drin sich bewegt, von die nur da sein kann, weil es einen vorherigen Moment und einen nachgegebenen Moment gibt, mit Vergangenheit und Zukunft. Dazwischen bewegt sich eine Funktion von Geschichte. Und wenn du richtig da reinguckst, gibt es das gar nicht. Es ist nur eine Funktion, die davon lebt, dass es da einen Anfang und Ende gibt. Geburt und Tod. Und dazwischen gibt es einen Moment, von wo sich etwas erinnert, eine Vergangenheit und eine Zukunft hat, um die es sich kümmert. Also diese kümmerliche Funktion eines Kümmerers. Der kümmert sich nur, weil es da einen Anfang vom Kümmerer und ein Ende vom Kümmerer gibt. Dann kümmert er sich, was dazwischen passiert. Der Kümmerling. Aber wenn du nach dem Kümmerling, wenn du wirklich versuchst, ihn zu finden, findest du ihn nicht. Der kann nur in diesen beiden Konzepten von Anfang und Ende überhaupt existieren. Und von einer Geschichte, von Vorstellungen, von einer Vorstellung von vorher und nachher. Und dazwischen gibt es eine Funktion von Ich. Was eigentlich nur ein Kolumperat von einem Cluster von Informationen ist, die aus einer Geschichte gestrickt ist, wie so ein Pullover, der da weiterstrickt. Das macht doch keiner. Das ist doch nur eine energetische Funktion, die morgens da ist, wenn du wach wirst, und abends verschwindet, wenn sie fallen lässt, also du dich von ihr abwendest. Also du hast eine Zuwendung und eine Abwendung. Und wenn du dir zuwendest, erfährst du diese Verstricktheit von einem Pullover, der irgendwann mal angefangen hat zu stricken und irgendwann mal ausgestrickt ist. Und dann, wenn ich abwende, fällt dann dieser Anzug von dir weg. Diese Maske, die da scheinbar erscheint. Und dann, wenn die Maske wegfällt, bist du immer noch das, was ohne Maske ist. Und die Maske ist eine Maskerade von Verstrickungen in anderen Verstrickungen. Und das Sein strickt und strickt und strickt. Aber keiner findet den Stricker. Aber der Stricker ist nie verstrickt in seinen Verstrickungen. Er stellt sich einen Stricker vor. Aber der Stricker ist genauso ein Teil der Verstrickung und des Pullovers. Es ist nur eine Masche. Warum nennt man das? Es ist deine Masche heute. zwei Striche und einen fallen lassen oder so. Oder? Wenn man einen fallen lässt, ist man nicht da, aber dann nimmt man ihn wieder auf die Masche. Wie ein Pullover, das ist sein Strick ständig an deinem Ding hier rum. Und irgendwann mal, wenn keiner fährt, er hat eine Masche fallen lassen, dann muss er schnell mal wieder den zusammenkriegen, damit die Geschichte auch wieder, dann macht man so aus der Stunde noch eine, die verlorene Masche. Meine verlorene Stunde. Wunderbar, ne? Und das schafft alles. Sogar, wenn da keiner ist, das schafft es in seine Geschichte rein. Also meine Erleuchtungsgeschichte, damals, als ich nicht da war. Meine Abwesenheit. Als ich damals tot war und doch nicht tot war. Damals. Jetzt fängt sie an. Wisst ihr, eine schnarcht nicht mehr, kommt da der Schnarcher. Ja, jetzt habe ich auch gehört. Jetzt habe ich es auch gehört. Ich werde noch Betten aufstellen im nächsten Raum. Mit Lautsprecher, ja, so als Übertragung. Können ja mal so eine Funksache machen in jedem Raum und dann jeder, der schlafen will, bleibt da und kriegt eine Berieselung mit Lautsprecher. Kostet aber mehr. Kostet aber doppelt. Also der nächste Schnarcher zahlt doppelt hier. Mal gucken, ob sie das wach hält. Ich habe noch eine Frage. Ja. Karl, du hast gesagt, dass du eigentlich immer mit dir selbst sprichst. Ja, mit wem sonst? Ja, genau. Und heißt es, dass eigentlich versucht Gott, sich durch dich zu reparieren oder diesen Unfall rückgängig zu machen? Nee, redet einfach mit mir. Ja, aber, du weißt ja im Grunde genommen... Wenn du gottgefällig sein willst, bist du das, was Gott ist, wer keinen Gott kennt. Das ist Gottgefälligkeit. Ja. Das gefällt Gott am besten, ja, indem du das bist, was Gott ist und keinen Gott kennt. Genau. Das ist die absolute Gottgefälligkeit. Das gefällt, das ist das, was dir gefällt. Das ist diese Angenehmheit, diese vollkommene Angenehmheit, indem du das bist, was du nicht kennen musst und gar nicht kennen kannst. Und wenn auch der Bodhisattva sagt, auch das Dharma ist Glaube, dann meint er das auch, weil er kennt sich nicht als das, was er ist. Und das Dharma, was man kennen kann, ist, glaubt er, dass es da ist. Alles Glaube. Aber Wissen, Gott sei Dank, ist Glaube, Wissen nicht zu finden. Und weil man Wissen nie hatte, kann man es auch nicht verlieren. Doch super. Also haben wir doch auf Bodhidharma auch wieder rehabilitiert, da sein lassen. Auch wieder gerettet. Warum ging der eigentlich nach Osten? Ja, er hat von Indien nach China gesendet. Er wollte die Sonne mal früher sehen. Ja, ich glaube, das ist ja. Jede Antwort ist scheiße. Darum ist es ja ein Koan. Das sind Zen-Koan. Warum ging Bodhisattva nach Osten? Und jede Antwort ist scheiße. Aber oder gut oder schlecht. Wenn ich sage, nur weil er die Sonne früher sehen will, dann ist es genauso gut, als wenn man, oder wenn man sagt, er wollte den Osten, den Zen oder den Buddha bringen. Weil das ist dann dieses Ding. Oder einfach nur sagen, er wollte die Sonne früher aufgehen sehen. Darum geht man nach Osten. Ist auch schön. Aber irgendwann ist da mehr. Da kam man nicht mehr weiter. Dann hat er sich da hingesetzt. Hätte er dann ein Schiff gehabt, wäre er weiter geschifft. Immer weiter. Bodhidharma. Ja, wo waren wir? Waren nirgends, ne? Nein, aber was? Die Frage ist immer, wenn ich zu so einer Veranstaltung, ich möchte doch, dass man mit mir so redet, wie ich mit mir selbst rede. Reden würde. Das ist doch alles. Und nicht über irgendeine Funktion von über dritte Person oder so oder Dings da und dann mit Rücksicht auf verletzte Gefühle. Nein, man redet ganz offen mit sich. Wie man das genauso. Und wenn Scheiße ist halt Scheiße, dann sagt man halt Scheiße. Und wenn es dann das ist, ist es halt das. Das ist doch das. Man ist niemals eine Familie, man redet einfach mit sich. Da gibt es kein Familiendrama, da braucht man keine Familienaufstellung. Da gibt es keinen drüber, keinen drunter, da ist niemand des anderen Vater oder Mutter oder Verwandte oder irgendwas. Man hat doch keine Verwandten oder Bekannten. Man hat doch keine Freunde. Wer soll das sein? Das ist das Schöne, keine Freunde, keine Feinde. Keine angenehmen, keine unangenehmen Gefühle. Dir gehört doch nichts. Es muss doch niemals angenehm sein. Und wenn es immer unangenehm ist, ist es auch angenehm. Dieses Paradox, darauf weise ich hin. Wenn es immer nur unangenehm ist, ist es schon ganz schön angenehm. Weil dann brauchst du gar nicht mehr annehmen. Das musst du gar nicht akzeptieren. Das ist das Angenehmste. Du musst nichts akzeptieren. Du musst nichts, was du akzeptieren musst. Es gibt keine Notwendigkeit der Akzeptanz. Du musst nichts lieben. Du musst dich nur niemals mögen, um zu sein, was du bist. Das ist doch, was das wunderbar ist. Du musst dich nicht scheiß lieben. Du musst dich nur niemals kennen. Mann, diese ganze Scheiße, Selbstliebe, ich muss mich lieben. Lieb dich erstmal selbst, dann liebst du dich, nur dann kannst du den anderen lieben. Diese ganze Scheiße, Glaubenssätze von Arschlöchern, die sich nie hingesetzt haben. Alle in die Tonne treten. Hass dich und wie kümmerst, ob du dich hast. Du kannst dich sogar hassen bis zum Umfallen und mach doch nichts. Dass es nichts macht. Unkonditionierter Hass und es macht nichts. Du hast jeden scheiß Augenblick und so what? Wen kümmert's? Du kannst das absolut größte Arschloch auf der Welt sein und es macht nichts. Du kannst das liebenswerteste Arschloch sein, es macht auch nichts. Aber was ist überhaupt liebenswert? Also wenn ich sage, ist alles hassenswert. Alles ist wert zu hassen. Auch du, mein Sohn. Oder Schwester Brutus. Brutille. Brutille. Überall, du sagst, es gibt vielleicht ein Promille der Literatur, die überhaupt so den Anschein von dem. Der Rest ist alles, wie schaffe ich es, geliebt zu werden oder mich selbst zu lieben. 99,9% aller Bücher, aller Vorträge, aller sogenannten Unterrichtungen sind, wie schaffe ich es, mich selbst zu lieben. Und alles ist... Was ist die 0,1%? Die gibt's nicht. Nee, es gibt so einen Nisargadatta, der hat nie was von du musst leben oder du musst verändern oder Ramana genauso. Es gibt ein paar Sachen, die darauf hinweisen. Aber im Verhältnis zu dem ganzen anderen ist es hier wirklich nichts. Und da brauchen wir gar nicht erwähnen. Das hat, wir seid ja gerade einer von einer Billion, der redet so. Aber das ist ja nicht irgendwas, was du... Kann man diese 99% nicht wenigstens als relative Praktiken stehen lassen, die auch... Nee, alles scheiße. Hasse ich, ich hasse das alles. Ich hasse sogar das 1 Promille, was nicht so ist. Hasse ich genauso. Ich liebe es absolut, dass ich es nicht lieben muss. Und dass es scheißegal ist, ob es da ist oder nicht da ist. Und keiner braucht. Aber die Idee, dass es wirklich so etwas Nütze sein könnte, das hasse ich vom Grund auf. Diese Handlungs-, dieses Geschäftliche da drin. Also wo man solche Unterrichtungen, wie schaffe ich es, dass das Geschäft besser läuft. Ja, was ist das? Hölle. Als wenn du etwas zu kriegen hast hier. Als wenn du ein Geschäft hast, wo du dann ein besseres Geschäft haben musst und besser drauf sein musst und dich mehr freuen kannst. All diese kleinen Geschäfte, die man mit sich abhandelt. Ich verhalte mich jetzt nur, damit ich dahinter was von habe. Dieser ganze Kleinkram, diese kleine, kleingeistig verschmierte, kleine Geizkragen in einem, der da ständig rumgeizt und um jeden Pfennig fuscht und irgendwie das Gefühl auf die Goldwaage legt, diese ganze Scheiße, die in sich Hölle ist. Ja, ich spreche jetzt drüber. Ich hab doch die Schnauze hier, ist oberkante Lippe hier. Die ganze Scheiße. Und ich sage, es ist alles scheiße, weil alles die Hölle des kleinen Teufels ist, der dir die Hölle fegen möchte und eine gerne saubere Hölle haben möchte. Eine reine Hölle, der reine Geist, so ein Scheiß. Das Negativste, überhaupt zu denken, man könnte rein werden. Oder positiv Scheiß denken. Der Po sitzt tief, das ist alles. Und hängt immer mehr. Ja, das ist ja die Scheiße, dass es einen Unterschied macht. Was machen? Ja, wer will dir überhaupt Pflanzen wachsen lassen, den Scheiß? Muss man hinterher wieder schneiden, den Arsch, der da draußen wächst. Wer braucht denn überhaupt Pflanzen? Und wer möchte, dass es mehr Pflanzen gibt? Wer braucht es zum Atmen? Nur das ist so der Arschkörper da. Du Prana, Tante, du. Es ist doch Sauerstoff, die atmen nur noch. Da könnte man auch sauer bei werden, mit dem ganzen Sauerstoff. Alle werden so sauer, weil sie nur Sauerstoffhaar brauchen. Alle Frauen mal Fenster auf. Sauerstoff. Von vorne sauer. Reine Luft ist das Schlimmste, was man haben kann. Dann bauen sie wieder Incense, dann brennen sie wieder den ganzen Scheiß zusammen, weil es zu rein ist. Müssen wir das reintun. So, alles nur Fummeln am Gerät. Aber darf ich noch was sagen? Nee. Nummer einstehen. Also du willst ja praktisch niemandem was geben und das nicht bedienen eigentlich. Und für mich. Ich rede mit mir selbst, da gebe ich mir genug. Ich gebe es mir ständig. Aber Gundula interessiert mich auch im Dreck. Aber es passiert manchmal trotzdem. Was denn? Das ist ich für mich. Aber doch Gundula nicht. Ob du ein Hamburger Erna bist da oder eine Göre, die da aus der Elbe säuft oder in China eine Tante. Nicht, aber es passiert trotzdem. Was denn? Dass ich das Gefühl habe, dass ich was bekomme. Ja, weil ich mit dir rede. Mit dem rede, was du bist, kriegst du das, was dass man mal mit dir redet. Weil sonst redet man immer mit Gundula. Du hast das. Du möchtest einfach nicht mit Gundula mehr reden. Wer will schon mit Gundula reden? Nur niemals du. Ich auch nicht. Ich meine es wirklich so. Passt schon, ne? Also als ob das sogar meine persönlich, in meiner persönlichen... Es strahlt natürlich von hinten nach vorne dann. Du willst es nicht, das weiß ich aber. Doch, das ist genau, was es ist. Wenn du das bist, was du bist, strahlt es auch nach vorne. Weil wenn da nichts mehr zu tun ist, dann ist auch vorne Frieden. Das ist doch der Ausdruck dann. Der Frieden zeigt sich aber nicht als Frieden, sondern egal, wie er sich zeigt. Dann ist es keiner mehr, der Frieden kennt und bestimmt, was Frieden zu sein hat. Das ist Frieden. Aber doch nicht, dass einer friedlich irgendwo sitzen kann und friedliche Worte redet. Nein, aber dass du da, dass da eine Angenehmheit ist, das ist halt die Angenehmheit, dass es nicht unangenehmer geht. Ja, das passt dann mal gerade. Weil sie strickt gerade mit ihrer Tüte rum. Nein, das war für mich etwas, ich hatte das selber als Kind, dieses, was du gesagt hast, nach einem Unfall, dieses Gefühl. Und einfach, weil du das gesagt hast, passiert was Persönliches bei mir. Das ist mein Gefühl, das ist ja in meiner Geschichte. Das war jetzt nicht gewollt. Eben, und das wollte ich ja nur mal sagen. Ich weiß, dass du das nicht willst, aber es passiert trotzdem. Ja, lass es doch. Meinst du, ich hab doch weder was dafür noch was dagegen. Aber dann kriege ich das Gefühl, ich bekomme auch was. Ja, dann zahl mehr. Dann hast du persönlich auch mehr. Ja. Ich bin zwar nicht persönlich. Das ist gefährlich. Wenn du auch noch was hiervon hast, dann zahl mehr. So. Das könnte, ich dachte, das könnte dann wieder auch dieses da mal rauskommen. Ich denke, ah, verkalken gehe ich auch. Aber kannst doch verteilen irgendwo, kannst auch als Flyer dich bewegen. Du sagst das schon. Als Werbeveranstaltung gehst nach Hamburg. Ach, ich war bei Karl. Die meisten reden ja nicht drüber. Helfen du bist nicht. Nee, ich mach es mal, aber helfen du bist nicht. Die kommen meistens extra nicht, weil du hingehst. Oder wie? Neulich hat jemand mit mir gestritten, weil er meinte, ich würde dich verteilen. Ja, das ist nicht verlangt. Das möchte ich noch nicht mal. War gar nicht meine Absicht, aber es war sein Eindruck. Das könnte man öfter haben. Na gut. So. Christa ist wieder wach. Ist das von der Bettkante da oben? Was? Habe ich jetzt was gesagt, was stimmt oder was? Christa, sag was jetzt. Mein Zimmer ist so schmal. Die reibt immer im Bett mit der Nase an der Wand oder was? Nee, und da steht ein Regal und da habe ich mich gebückt und habe. Okay. Dass man an der Nase weiß, weil man wollte wohl hingucken, wo man nicht hingucken sollte. Oder was. Ja, sieht gut aus. Mein drittes Auge ist verrutscht. Verrutscht? Ist deine dritte Nase jetzt geworden, oder was? Das dritte Nasenloch. Das dritte Ohr kommt dann später, ne? Das nennt man Instinkt, oder was? Man sollte instinktiv mehr zurückgeben. Na gut. Okay, wo waren wir? Da gibt es ein drittes Auge auch, ne? Das eingesammelt, ja. Ja, was macht? Ich würde, die dritte Nase wäre ganz cool. Ja, ich habe es gerade gemerkt, dass das dritte Auge von dem Robot gehört. Ja, ist. Genauso schwachsinnig wie drittes Nase. Das Ohr. Na, es ist einfach, man. Die wollen darauf hinweisen, dass das dritte Auge das Auge Gottes ist, was durch alle relativen Augen schaut. Also wenn das dritte Auge, dann bist du das Auge, was vor den Augen durch die Augen schaut, aber keine Augen hat. Aber man kann viele Konzepte darüber machen. Also mal das Chakra hier, tralala. Und dann, also ist das Sehen, das den Seher sieht, aber das kein Seher kennt. Also selbst kein Seher kennt. Also das Auge, was keinen Besitzer hat, das aber durch einen Filter von zwei Augen von einem Besitzer schaut, aber selbst nichts besitzt, also keinen Besitzer kennt. Das nennt man das dritte Auge. Hört sich gut an, ne? Ist es ja vielleicht auch. So auf Geldscheinen findest du das bei den Freimaurern und überall. Also in Amerika auf jedem Geldschein ist diese Pyramide im dritten Auge oben drauf. Das Auge Gottes, der Weltenarchitekt. Das Auge, was alles schaut, aber nie geschaut werden kann. Das ist überall zu finden. Das durch jede Kamera, die hier sitzt, schaut, aber mit und ohne Kamera ist. Also alle Körper als Instrumente hat, um sich selbst zu schauen, aber selbst unschaubar ist. Das nennt man drittes Auge. Also die Wahrnehmung, die kein Wahrnehmen kennt. Ja, haben wir den auch hinter uns. Ja, man kann mich immer fragen. Ich kenne einiges. Es ist echt verrückt, wenn du es nicht mehr wissen musst, um zu sein, ist einfach automatisch da, komischerweise. Es ist verrückt. Es kommt manchmal Bücher, die ich vor Ende der 60er gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, dass es die gibt, aber wenn irgendeine Frage im Talk aufkommt, auf einmal kommt die Antwort. Und ich habe nur damals das Buch scheinbar gelesen, damit ich jetzt die Antwort finden kann. Verrückt. Also diese Bedingtheit, dass ich damals was habe tun müssen oder lesen müssen, damit ich es jetzt dann weiß, damit ich dann die Antwort geben kann, mir selbst. So als Instrument für sich selbst. Und das ist nicht so schlecht. Es gibt da gar keine Zeitebene drin. Das ist alles gegen miteinander. Damit es jetzt da sein kann, muss ich es damals eben in diese sogenannte Festplatte packen. Damit es jetzt verfügbar ist. Wo ich gar nicht mehr weiß, dass es da ist. Wahrscheinlich immer da gewesen schon, bevor ich es gelesen habe vielleicht. Weil man kann nur etwas lesen und verstehen, weil man schon vorher verstanden hat. Das ist verrückt. Du kannst nichts verstehen, du kannst niemals lesen, bevor du nicht, weil du kannst nur wissen, was du vorher schon wusstest. Es geht nicht anders. Also du kannst nur eine Erkenntnis haben, weil du die Erkenntnis schon vorher hattest. Es gibt nichts Neues. Tja. Oh, dann nimmt man es wieder persönlich, als wenn man selbst das hatte. Meine Erkenntnis. Ja, noch Fragen zum Mein, Dein und alle anderen. Jetzt wirst du wieder unvorsichtig. Ja, ich weiß. Du hast gesagt. Zu wem oder was du dann sprichst. Du was? Ja, zu was oder wem du dann wirklich sprichst. Was? Ja, du hast gesagt, du sprichst nicht zu diesen Relativen in uns, sondern zu was anderem eigentlich. Man nennt es Selbstgespräche. Was anderen. Da gibt es keinen anderen. Doch, du hast in Berlin auch schon mal davon gesprochen. Was? Was sich da eigentlich wirklich begegnet, wenn du sprichst. Begegnet? Da begegnet sich nichts. Meinst du, ich begegne mir, würde ich mich sofort umbringen, wenn ich mich begegnen könnte. Nein, Ramana redet von der Initiierung des Selbst oder Herzens, indem man direkt, also auf das sich bezieht, was Herz ist, aber kein Herz hat. Das nennt man die Initiierung oder das, den Funken in das sogenannte Herz bringen, damit es das relative Herz, in dem es Herz ist, verbrennt. Ja, aber ich sag's dir jetzt in anderen Formen. Das war ganz einfach, aber jetzt kriege ich es irgendwann nicht mehr. Ja, warum soll ich es jetzt zurückholen? Jetzt kriege ich es nicht mehr. Du hast da gesagt, jetzt sag mir nochmal, was du da gesagt hast. Ja, was habe ich damals gesagt? Ja, also eigentlich ja zu dem Absoluten. Zu dem Sein in uns oder zu dem, was ich habe nicht in uns. Was? Ja, zu dem, was wir eigentlich sind. Zu dem, was du in deiner Natur bist. Genau. Ja, wenn die Natur zu der Natur spricht, gibt es keine Ebenen, keine genau. Zeit, kein Unterschied im Wesen. Wenn Wesen zum Wesen spricht, gibt's ist das Wesentliche. Das ist das Wesentliche, dass das Wesen zum Wesen spricht. Aber unwesentlich ist, wenn ein relatives Wesen zu einem anderen relativen Wesen spricht, dann ist es unwesentlich. Aber wesentliches Sprechen ist das lebendige Wort, wo Leben zu Leben spricht. Genau, das meine ich. Ja, das habe ich doch wissen. Das hast du befürchtet. Ne? Das hatte ich jetzt befürchtet. Naja, aber im Endeffekt könntest du auch wieder dran rumdoktern und sagen, wann soll Leben denn zu Leben sprechen? Aber man hört sich. Also die Absichtslosigkeit ist das Wesentliche. Also die Akzeptanz, die nichts zu akzeptieren hat. Die Freude, die sich um nichts freuen muss. Das, was ewig redet, aber sich nichts sagt. Die Sprachlosigkeit im Sprechen. Viele Hinweise, die dich auch nicht weiser machen. Der ewige Hinweis, dass du die Weisheit bist, aber sie nie haben wirst. Das ist das Crazy Wisdom. Wo du die Verrücktheit bist, also ein vollkommen die Weisheit, die in ihrer Natur total verrückt ist. Weil sie gar nicht mehr weiß, was Weisheit ist oder nicht ist. Ja, noch irgendwelche Bezüge. Sprichst du mit Kindern auch so in dieser absoluten Mentalität? Warum soll ich jetzt mit Kindern nicht so sprechen? Ja, weil er sagt, so, was ich mit 2, 3, da kann man doch irgendwie so viel kaputt machen, das ist ein weißes Blatt, wir müssen irgendwie die sind schon kaputt. Zartheit und die sind schon kaputt. Man kann doch nichts kaputt machen. Wenn ich Angst hätte, dass ich was kaputt mache, dann könnte ich mit keinem mehr reden. Meinst du, ich würde mit dir reden, wenn ich was bei dir kaputt machen könnte? Und wie reagieren die so auf dich, dass du das machst? Wer denn? Wie reagiert denn der Hund auf mich? Manche wollen mich beißen und manche hauen ab. Wie Menschen eigentlich. Ja, ist nichts anderes. Manche wollen mich sofort. Allein wenn. Ist komisch, in Indien oder manche, die kommen. Und manche. Dann sagt der Besitzer, das hat er nie gemacht vorher. Das will nur spielen. Der will doch nur spielen. Ja, geh woanders hin mit dem Köder spielen. Nee, keine. Ich habe keine Ahnung. Ich rede auch hier, nur wenn wir in dieser Runde sind, was auch, dann gibt es da dieses, was auch immer, wenn ich zum Bäcker gehe, rede ich jetzt nicht direkt, sage ich, ey du, mein Selbst. Nur Scheiße hier, nur Scheiße hier. Das ist ein Scheißladen. Das ist ein Scheißladen. Das ist ein Scheißladen. Das ist ein Scheißladen. Du willst mich doch wieder verladen hier mit deinem Laden. Scheißladen. Gib mir mal ein Stück Wurst von deiner Scheiße hier. Wenn du ihn kennst, lacht er sich tot. Man kann es wahrscheinlich auch machen. Im richtigen Tonfall macht es keinem was aus. Die meisten sind ja immer so perplex. Ich sage immer, was willst du? Also du, auch bei. Aber die Augen sagen ganz was anderes als der Mund. Da sind sie immer total verrückt. Also was ist jetzt los? Die Augen sagen, nehm mich wie ich bin, und der andere sagt, du Arsch du. Der Mund sagt, du bist ein Idiot, und der Ding sagt, ey, hallo, wie geht's dir? Da kann keiner mit umgehen. Ich denke, was ist denn jetzt? Mag der mich oder mag der mich nicht? Der sagt mir mal, hau ab und lass mich in Ruhe, und die Augen sagen, willkommen. Was? Ja, ist so ein Paradox ständig. Das ist dann total Irritation für viele. I hate you. Oh, die Augen, hallo. Naja. Also immer ständig, man ist ein lebendes Koan in dem Moment. Unergründlich. Wer kommt das, du Arsch, du? Das ist, da freut sich doch einer. Da wird er endlich mal richtig erkannt. Ja. Kindheitserinnerungen. Das sind keine Erinnerungen. Das weiß er jeden Morgen, dass er ein Arsch ist. Prachtarsch. Prachtarsch. Ich wieder da mit. Das war ja immer die Übersetzung mit der Kommune. Ah, okay. Da kommt Kackarsch. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja. Böse. Der Kommune ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Da muss man durch, oder? Muss so wohl sein. Alle, die ich jetzt treffe, die immer waren, sagen, bloß nicht wieder, bloß allein mein Kühlschrank. Und meine Toilette. Nicht, dass einer mir sagt, ihr habt den scheiß Deckel nicht runtergemacht. Was? Zu sagen, hier mein Kühlschrank und meine Toilette. Aber du bist so eine Weile, wer hat ja nicht das Geschirr gewaschen und den Scheiß? Ja, das stimmt. Du bist ja noch schlimmer. Das stimmt. Wenn einer seine Gabel nicht weggelegt hat, dann geht da eine Decke, der Junge. Jetzt ist immer sauer. Was? Aber um seinen Käse geht es ihm nicht, weil das gehört ihm ja nie. Nee. Oder was? Wenn es die letzte Scheibe wäre, dann... Wisst ihr? Ah, es kommt immer Toleranz, tolle Käsegrenzen. Überschritten. Ne? Immer. In der Kommune wurde ich ständig überschritten. Ne? Ich will endlich mal mit meinem Freund alleine schlafen. Und das Schlimme ist, wenn die Leute nicht mehr so böse Spiele machen. Nur mit was? Nur auf Feuerwache kommst du jetzt. Auf Feuerwache? Ja. Türme für Feuerwache. Wenn du Glück hattest, wurdest du dann mal hingeschickt. Mit deinem Freund. Ja, dann hast du mal richtig Ruhe. Konnte mal zusammen schlafen, ne? Ja. Schatz, es wird spät heute. Ich muss nur Feuer machen. Feurige Liebe. Ja, gut. Noch was aus der Ecke her? Heute nichts mehr. Ihr wartet hier nur auf den Sekt, oder was? Sekt? Ja, die Barfrau, Kneipenfrau. Wenn Kneipenfrauen Geburtstag haben, gibt es immer was zu trinken. Da gibt es heute Abend ein Torkel, kein Torkel. Torkel. Man, kein Talk, mein Torkel. Das ist ein Torkel. Ich schenke euch so ein und sie braucht dann noch Alkohol für. Aber ist ja auch mit O-Saft, damit man die Vitamine, die man verliert, gleich wieder reinkriegt. Ja, ist verrückt, wenn du irgendwelche Whisky mit O-Saft, kannst du viel mehr saufen. Habe ich damals festgestellt. Ja, aber warum auch das meiste Licht? 12 Monate Sonnengerade. Vielleicht das ja auch. Da ist mehr Prana drin. Fruchtstücke. Tja, noch irgendwas über eine direkte Ansprache? Boah. Das berühmte Buddhafeld. Wenn die Butter fällt, wird es Margarine. Butter bei den Fische. Ja. Butter. Nö. Mit dem Namen muss man auch nicht viel mehr machen. Ständig Butcher. Ständig wird Shiva in einem wachgerüttelt. Butcher. Ja, Prakash, hast du irgendwas aus deiner Halbmilch, Halbkaffeetanne? Nicht das Interessante. Das interessiert uns jetzt weniger. Zeige doch mal, was du als uninteressant empfindest. Also im Moment würdest du sagen, weder noch. Okay. Sag's doch einfach. Ich habe noch eine Frage wegen den Kindern. Ich bin auch noch. Du bist unbefriedigt. Sie möchte auch noch Kinder kriegen. Sag es doch. Christian, streng dich mal ein bisschen an. Ich bin noch ein bisschen unbefriedigt. Muss ich das dann noch hören hier? Ja, mit den Kindern. Wegen den Indigo-Kindern war ja heute auch viel geschieht, dass Kinder auf die Welt kommen. Und blau, schon halb erhängt. Ja, sagen es kaum, können sie sprechen, sie kennen ihre Lebensaufgabe und sie sind nur da, um Gott zu dienen. Die armen Scheißer. Ja, aber es wird geschrieben, dass Kinder. Ja, was für ein Scheiß. Zwei Jahre. Alle Eltern sind natürlich die stolzesten Arsche der Welt. Ich kenne meinen heute noch nicht. Was? Ich kenne meinen heute noch nicht. Deine Kinder. Drauf, dass ich da was die Lebensaufgabe, guck ihn an da. Er sollte mal ein Indigo-Kind zeugen. Das könnte das Kind dir sagen, warum du da bist. Ja, das wäre vielleicht die Lösung. Aber ob du das nochmal schaffst? Nee. Ist ja alles vorbei. Indigo. Nicht in die, in die. Man muss auch die richtige Wahl treffen dafür, damit man ein Indigo-Baby hat. Man muss in die und nicht in die. Man muss seinen Lebenspartner erstmal finden, seine Soul, seine Soul-Maschine. James Brown. Sex-Maschine. Sex-Maschine. Da kann ja, er hat gerade seine Lebensaufgabe wieder ausgeprobiert. Man muss immer unterscheiden zwischen Seele und Sex. Ja, ist doch super, ne? So eine arme Wesen, die müssen schon mit 2 Jahren schon wissen, warum sie da sind. Und die Eltern prügeln das noch vorher in ihn rein. Bei jedem Stoß im Sex, Indigo, Indigo, Indigo. Und wenn du rauskommst, weißt du, was du willst. Das nennt man absichtsloses, absichtsvolles Bum-Bum. Ja, man sucht ja seinen Elitepartner. Habe ich gehört. Ein Elitepartner. Es ist die Elite, die neue Elite, die Indigo-Elite. Die will man ja auch zeugen, das ist so faschistisches, arisches, das ist ja mehr Faschismus als alles andere. Meine kleinen arischen Kinder, die dann besonders sind und schon wissen, was sie wollen mit 2 Jahren. Und alle anderen Kinder sind ja minderwertig und schwachsinnig. Und meins ist was ganz Besonderes. Müssen wir alle anderen abschaffen. Spritze, gleich wenn sie rauskommen. Wenn es kein Indigo ist, weg damit. Ja, wenn ich über Faschisten rede, da kommt man doch in Gang, ne? Ja, aber was? Man denkt immer, es ist irgend so was Gutes und Heerisches und das ist, und oh, das ist ja dann die neue esoterische Tralla. Reiner Faschismus. Totaler Faschismus. Hitler kam von der Thule-Gesellschaft, das waren reine Faschisten, die ganzen Esoteriker. Deutsche und Arische und Schweden und sonst wo. Jetzt siehst du, Steiner, totaler Faschist. Die ganzen Theosophen, irgendwas, Anthroposophen. Anthroposophen hätten sie mal mehr gesoffen, die Idioten. Was? Die saufen sich nicht. Ja, aber ich meine. Was? Ja. Was? Du bist auch ganz genau. Frühzeitlicher. Ich bin so schon zur Welt gekommen, meinst du? Und die Pinkel kam gleich raus. Pinke, pinke. Nein, ich will. Es ist wirklich ein Scheiß. Ja? Diese ganzen Ideen, esoterischen Affenideen da. Natürlich, jede Mutter möchte ein besonderes Kind und das soll das Beste sein, der neue Genie, eigentlich der neue Messias. Jede Mutter denkt, sie würde den neuen Jesus schaffen. Und sie wäre die Mutter Maria. Ich aber nicht, Mutter. Du besonders. Wenn ich sie angucke, hast du nichts dabei gedacht, wa? Nee. Dann kommt sowas dabei raus. Ich hab Angst davor. Was? Angst davor. Dann hat sie schon zwei von sowas raus, gleich rausgeschossen. Angst davor? Sie hatte Angst vor dir? Ja, das auch und so wie auch vor Kinder. Hat sie immer noch. Sie hat immer noch Angst vor Kindern. Das war ihre Lebensaufgabe, die Angst vor Kindern zu verlieren. Genau. Ist ihr noch nicht gelungen. Aber es hat sie ja noch nicht geschafft. Dann müssen wir noch dran arbeiten. Naja. Aber es ist so subtil, dieser Faschismus, der ist Wahnsinn. Diese Hölle, die sich so verschieden zeigt in ihrer Wahnsinnhaftigkeit, das Besonderssein, der Part und ein neuer Napoleon kommt daraus. Der König Deutschlands oder so. Ich werde ihn erziehen. Zumindest so erleuchtet muss er zumindest sein. Also wenn ich ein Kind kriege, ist es mindestens erleuchtet. Schon wenn es geboren ist, weil ich denke mir, dass ich erleuchtet bin, aber ich sage es keinem. Aber mein Kind dann. Das kannst du ja dann ruhig sagen. Ne? Guck mal in Amerika oder sonst was, da haben sie ihre kleinen Mädchen da, 2-3 Jahre alt, müssen sie auch Wettbewerben, Schönheitswettbewerben tanzen oder irgendwelche Dinger da machen. Das ist das gleiche wie ein Indio-Kind. Dann kommt ein Indigo da treffen, wo jede Mutter ihre Indigo mitbringt und welches ist denn blauer? Und welche wusste schon mit 1,5 Jahren, was sie wollte? Dein Kind wusste es erst mit 2 Jahren, 3 Tagen. Meins war schon mit 1,5 soweit. Es ist so, welches läuft am ersten und welches nuckelt noch mit 5 Jahren an? Meiner will mit 6 Jahren noch ran. Weil meine Milch ist was Besonderes. Die schmeckt wenigstens. Bei dir war ja schon nach 3 Monaten Sense. Ja, welche Wettbewerbe gibt es denn da überall? Was für Wettbewerb unter Müttern ständig da abläuft? Oder irgendwem verrückt? In Schule dann, ständig werden sie reingeprügelt und bloß die Dinger und dann, du lernst für später, nicht für dich, du lernst, damit unser Nachbar neidisch ist. Das wäre ehrlich. Also reden wir doch mal, wie es ist. Scheiße ist es. Jeder möchte den anderen imponieren. Und größer sein als der andere. Immer noch, warum hat man Stöckelschuhe an? High Heels, eh? Die Höhe heilt. Aber hinterher die Gelenke sind am Fummeln. Becken. Ja, muss man ein neues Becken kriegen. Man renoviert ja das Badezimmer auch mal öfter, ne? Genau, ein neues Becken. Im Badezimmer brauchen wir ein neues Becken. Und ein bisschen mehr, eine neue Hüfte wäre auch mal ganz gut. Und dann die Lunge ist auch schon ein bisschen flatterig. Gehen wir zum Runterneuern. Brauche ich einen neuen Körper. Da gibt es ja schon einen kanadischen Firma, wenn man den Kopf einfriert, ganz reich, kostet ein paar Millionen. Und dann wird man wieder aufgepflanzt. In 200 Jahren vielleicht mit einem neuen Körper. Das machen sie jetzt schon an Schweinen, da wird dein Körper an Schweinen wechseln. Dann. Nein, jetzt kommen die Ohren, werden schon an Schweinen gezüchtet, alles mögliche, alle Körperteile an Schweinen. Dann machen sie einfach an Schweinen alle deine anderen Körperteile, setzen wir zusammen, dann bist du neue Frankenstein. Mit Schweinohren. Ringelschwänzchen für den Herrn. Christa, wie möchtest du dann aussehen? Hauptsache Bayer wieder, wa? Ja, na gut. Also da können wir jetzt drüber lange uns... Grimmen. Okay. Dann... Es ist so viel Pain, braucht man ein bisschen Champagne.